Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Willkommen. Sind wir Schönen guten das? Abend. Wir Ja, wir begrüßen sind. euch zum Welttag der Katze. Ah ja. Oh, feiern wir sie alle, unsere lieben Schnurrer. Vor allem die Manula. Grüße gehen raus an den Hashtag Manula Mittwoch. Ja. Katzen, was wären wir ohne sie? Hm. Katzenlos. Ja, Wer ich habe würde dann schon. unsere Mäuse fangen? Ja, wir würden Ja, von Mann. Mäusen überrannt werden. Wir wären gar Aber nicht so weit gekommen, weil unsere Getreidespeicher schon nicht leer gewesen wären. Wir wären irgendwo im neuen Ägyptischen Reich wahrscheinlich verhungert. das ist doch schon wieder so ein Verschwörungsmythos, glaube ich. Oder eine Erzählung. Bei Isis und Osiris, ich sage die Wahrheit. Isis, ist das nicht eine Terrororganisation? Diese Isis. Unglaublich. Und Isis das nicht, sind aber dann die Isis Ossis, nicht. Isis, oder was? Isis nicht? Ich Isis ist Die eine ist es nicht. ägyptische Göttin, die hatte sogar mal eine Fernsehserie in den 70ern. Verdammt nochmal. Nice. Almighty Isis. Ja. Was ist denn so passiert die Woche? Die Folgen Redefreiheit. von Almighty Isis kann man sich teilweise auf YouTube angucken. Ha! Segue into our first piece from the Wall Street Journal. Und das hat keine geringere geschrieben als Susan Wojcicki, die Chefin von YouTube. Und sie sagt, Meinungsfreiheit oder Redefreiheit und das Verantwortung übernehmen durch Konzerne, die können gemeinsam existieren, was so viel bedeutet wie, wenn ihr wollt, zensieren wir den Scheiß für euch, ihr müsst uns nur vernünftige Regeln geben. Und ich fand es wieder lustig, weil das ist so ein typischer Generation Z-Artikel. So, when I was growing up, every time I wrote a letter to my grandfather, I worried it might be censored. My father had fled communist Poland for the US, but my grandfather was unable to escape. Also alles wieder schön runterbrechen, Nähe zum Leser erzeugen, den Eindruck erwecken, man sei ganz schrecklich gegen Zensur in dem persönlichen Teil. Das hat die PR-Abteilung schön geschrieben. Als CEO of YouTube, I grapple every day with the issues related to free expression and responsibility. Also sie kämpft jeden Tag mit den Dingen, die damit zusammenhängen, mit freier Rede und Weil der Opa Verantwortung. Kommunist war oder was? Naja, aber also Konzerne, Zivilgesellschaft und Regierungen sehen sich bisher ungeahnten Herausforderungen gegenüber und müssen sich durch komplizierte Fragen durcharbeiten und gemeinsam entscheiden, wo man im 21. Jahrhundert die Linie zieht für die freie Rede. Machen ja nicht die Staaten für sich, ne? Wir bei YouTube arbeiten daran, unsere Community zu schützen und gleichzeitig neuen und vielfältigen Stimmen den Durchbruch zu ermöglichen. Kicher, wenn die das sagen, was ihr wollt, ja. Aber wehe, wehe, sie sagen irgendwas Falsches. Ich habe gehört, es gibt jetzt irgendwie so ein Swipe, wo ganz viele Anspielungen auf den 11. September gelöscht werden. Auf YouTube, auf anscheinend von der KI, die da irgendwie rumlatscht und jeden, der irgendwie ein Video davon zeigt, löscht und demonetarisiert und demonisiert natürlich. Geschichtsklitterung, ne? Wird ja betrieben. Ja. Ach, und YouTube hatte natürlich schon immer Community-Richtlinien, also wenn wir es machen, ist es kein Kakao, dann ist es nur kakaohaltiges Getränkepulver und Urheberrechtsverletzungen und gefährliche Streiche und gewalttätiger Extremismus sind schon immer verboten. Und dann eine wichtige Forderung ist halt, demokratische Regierungen müssen Unternehmen klare Richtlinien zu illegaler Rede geben. Das hilft uns, illegale Inhalte schneller und effizienter zu entfernen. Die Gesetze müssen auf internationalen Normen beruhen, da Beamte das Recht auf Information mit dem Risiko von Schäden abwägen. Die Regeln für das Internet werden regelmäßig aktualisiert, vom Urheberrecht über Wahlen bis hin zu politischen Kampagnen. YouTube ist bereit, mit Regierungen zusammenzuarbeiten, um diese und andere Probleme anzugehen. I for one welcome my new Google Overlords. Ja. Ja, schon so ein bisschen das, was ich auch immer vermutet habe, dass die Länder für so eine Firma wie YouTube oder Google eben Kunden sind, ne? Denen sie das machen, wie sie wollen. Also je nachdem, wie die Gesetze sind, machen wir das dann. Wir müssen nur sagen, wie. So. Der verantwortungsvolle Umgang mit unserer Plattform ist gut fürs Geschäft. Also offensichtlich sinkt der Anteil an bedenklichem Inhalten, was das natürlich den Rest der Inhalte ein bisschen besser zu vermarkten macht. Ja, das widerspricht aber auch dem Argument, dass irgendwie der Hass irgendwie Geld einbringen würde. Das heißt, dass die Leute irgendwie sich von Hassvideo zu Hassvideo schwingen würden und das würde dann, wäre dann lukrativ für die Plattformbetreiber. Das hat, hat Facebook auch schon ein paar Mal dementiert, dass das so wäre. Da sprechen wir gleich auch noch drüber. Es steht viel auf dem Spiel, unseren Ansatz zur Online-Sprache zu aktualisieren. Eine Überregulierung legaler Inhalte hätte eine abschreckende Wirkung auf Sprache und könnte uns die nächste große Idee oder große Entdeckung kosten. Ich bin zuversichtlich, dass es einen Weg nach vorn gibt, der sowohl die Sicherheit unserer Community gewährleistet, als auch eine freie Meinungsäußerung ermöglicht. Ich glaube nicht, dass Google not evil ist. Ich glaube nicht, dass das welche von den Guten sind. Denen geht es rein um Profitmaximierung und dafür sperren die, was auch immer, die Orbans, die Merkels, die Erdogans dieser Welt von ihnen wollen. Ja, das ist auf jeden Fall. So, hier haben wir einen eine Study aus Amerika. Geh weg. Ich kann jetzt leider hier keine näheren Informationen jetzt zum Teilnehmerzahl oder ähnlichem abrufen. Aber es geht um YouTube und es geht um die Geschichte. Das, was Maman eben schon angedeutet hat, dass man über YouTube sogar über den Algorithmus teilweise von Hassvideo zu Hassvideo gereicht wird, bis man dann am Ende den Mitgliedsantrag für die SS unterschreibt, beziehungsweise ein Teil der Alt-Right wird. Das ist ja immer wieder, wird ja immer behauptet, wird vor allem auch im Zusammenhang mit Gamergate ja gerne behauptet, Gamergate sei eines dieser Tore gewesen, ja, dass die Leute zur Alt-Right gelotst worden seien. Und hier geht es halt um, also die haben hier untersucht, Leute, die sogenannte Anti-Woke-Agenda-Videos gucken. Also ich nehme mal an, das ist sowas wie die Weltraumaffen oder The Quartering oder ähnliche Kanäle. Also Consumers of Far-Right Content, while more engaged than average, represent a small and stable percentage of news consumers. Also die Zahl der Alt-Right oder Far-Right Konsumenten ist stabil und offensichtlich sehr klein. Ja, wer hätte es gedacht? However, die Demos sind auch immer. Sind auch immer 300 Leute bei der Demo. Natürlich. Wir haben ja mal irgendwann geguckt, dass die NPD gerade mal 5000 Mitglieder in Deutschland hat. Und davor haben die Leute dann Angst, dass die morgen die Macht übernehmen. 5000 Leute, die nicht mal lesen und schreiben können und sich ihre Springerstiefel nicht selber zubinden können. Super Nummer. Ja. Consumers of Europe, however, consumption of anti-woke content defined in terms of its opposition to progressive intellectual and political agendas grew steadily in popularity and is correlated with consumption of far-right content off-platform. we find no evidence that engagement with far-right content is caused by YouTube recommendations systematically, nor do we find clear evidence that anti-woke channels serve as a gateway to the far right. Rather, consumption of political content on YouTube appears to reflect individual preferences that extend across the web as a whole. Wer hätte's gedacht? Also, ja, man sucht sich eher nach seinen Vorlieben da die politischen Content aus, anstatt dass man sich da irgendwie beeinflussen lässt oder so. Genau. Also weder der Algorithmus von YouTube, der so oft gescholten wird, macht die Leute rechts, noch sind klare Beweise dafür da, dass sogenannte Anti-Woke-Agenda-Videos die Leute rechts machen. Damit ist aber auch klar, dass diese singulären Geschichten von irgendwelchen Leuten, die behaupten, sie wären durch solche Plattformen radikalisiert worden, absoluter Hoax sind. Ne? Ja, oder halt einfach wieder mal das Übliche. Ich bin ausgestiegen. Hier ist mein Patreon, hier ist mein PayPal. Oder so. Gib mir Geld, hier ist mein OnlyFans, ich zeig dir meine Füße. Ja, die Wissenschaft, wir sollen doch auf die Wissenschaft hören, sagen die Kinder immer. Bitte, hört auf die Wissenschaft. Ich will nichts mehr über Gamergate, die Alt-Right und Trump hören. Ist doch ganz einfach. Ah, 300.000 Amerikaner waren übrigens in der Befragung dabei. Oh, schon eine Menge. Die Vogue, also um genau zu sein, die Teen Vogue. Hat das Wortspiel eigentlich schon mal gemacht? Jemand gemacht? Das Vogue so ähnlich klingt wie Vogue? Ach so. Come on, nicht. Vogue. Let your body move to the music. Nee, das andere. Nee, doch, also das Teen Vogue, genau. Die revolutionäre Zeitung für kleine Kommunisten. Wie ist das passiert? Wie könnte der Kinderableger von der Vogue zu einem neuen Deutschland werden? Zu einer Pravda. Teen Pravda vielleicht wär besser. Das ist bestimmt, weil die Leute heute so ungern alt werden. Das kann auch sein. Eine Jugendwahn. Oder das ist, weil die Generation Z die einzige ist, die noch nicht vom Kapitalismus erdrückt worden ist. Was denkst du darüber, Mama? Boah. Wahrscheinlich ist das nicht richtig. Hier haben wir einen Beitrag von Keller Walls Age, was auch immer das bedeuten soll. Keller Walls Age schreibt hier, die demokratischen Sozialisten Amerikas können Mitglieder der Generation Z wie mich mobilisieren. Das haben wir schon mitgekriegt. Das warum verstehen wir noch nicht, aber gut. Ich bin eine 17-jährige Sozialistin. Für meine Generation hat eine faschistische Präsidentschaftsregierung, eine Pandemie, ein wirtschaftlicher Zusammenbruch und ein historischer Aufstand für das Leben der Schwarzen mein Weltbild geprägt. Diese prägenden Ereignisse und Bewegungen haben dazu geführt, dass die Generation Z von Kapitalismus und dem weiß überlegenheitsgesteuerten bürgerlichen Staat desillusioniert worden ist. Als jüngster Delegierter beim Nationalkonvent der Demokratischen Sozialisten Amerikas in dieser Woche fordere ich die Mitglieder meiner Generation auf, für den Aufbau einer sozialistischen Zukunft zu mobilisieren. Die Abneigung gegen den Kapitalismus und eine positive Einstellung zum Sozialismus sind bei jüngeren Amerikanern am stärksten, aber die Generation Z sieht sich in einer einzigartigen Reihe von Bedingungen gegenüber, die uns besonders offen für ideologische Radikalisierung machen. Ja, das Gefühl habe ich auch. Umfragen zeigen, dass die Erwachsenen der Generation Z im Alter von 18 bis 24 Jahren den Sozialismus bereits positiver sehen als den Kapitalismus. Vermutlich, weil unsere Altersgruppe auch das Schlimmste des amerikanischen Kapitalismus in der Spätphase erlebt hat. Man meint, die Kinder wären im Krieg gewesen. Die Spätphase des Kapitalismus, ja. Das ist ja auch nur so ein Talking Point von dem, der Spätphase vom Kapitalismus. Ja. Ne? Und das ganze Ding könnte auch heißen, ich bin ein Opfer des Kulturmarxismus, den es natürlich nicht gibt. Und hört euch meine woke Verschwörungserzählung an. Ja, es war einmal der späte Phase des Kapitalismus. Als ich nach der Wiedereröffnung in Massachusetts, nach der Seuche in Massachusetts, wieder eine Anstellung fand, erlebte ich aus erster Hand, dass der Kapitalismus das menschliche Leben nicht respektiert. Zur Arbeit zu gehen bedeutete, mein Leben zu riskieren, um Arbeit zu verrichten, weil die herrschende Klasse entschieden hatte, dass tote Frontarbeiter nur der Kollateralschaden ihrer profitorientierten Wiedereröffnung waren. Ich habe von Juli bis November 2020 in einem Restaurant gearbeitet, bis es gegen Covid-19 wieder geschlossen wurde. Ja, du solltest ein Purple Heart kriegen, oder irgendwie gibt es noch was so für Tapferkeit und da Feuer oder ich glaub, so. Ich glaube, die hat schon ein Purple Head. Brauchst du nicht ein Purple Heart? Alter. Mein Glaube an den Sozialismus wurde während meiner Zeit als Frontarbeiter gestärkt. Aber er entstand früher, als ich mich durch Klimaorganisationen zum ersten Mal politisch engagierte. Ich erkannte den Kapitalismus als die Wurzel der Klimakrise und erkannte, dass die Umweltgerechtigkeit, für die ich kämpfte, die Existenz des Kapitalismus als Profit- und Ausbeutungssystem bedroht. Ja. Das ist aber keine Verschwörungserzählung, sondern wenn man, so wie Hans-Georg Maaßen, dann von Klimasozialismus oder wie er das genannt hat, spricht, dann ist es eine Verschwörungserzählung. Aber da hat man es aber besonders schwer als demokratischer Sozialist in Amerika. Die Amerikaner unterscheiden ja noch nicht mal zwischen sozial und sozialistisch. Das kriegen die noch nicht mal hin. Wir werden Überschwemmungen, Hitzewellen, Waldbrände und Luftverschmutzung überleben müssen. Sieh zu, wie unsere Häuser unter Wasser versinken. Der Zusammenbruch der Lebensmittelversorgungsketten und Stromnetze. Die Arbeiterklasse wird leiden, während die Reichen in die höheren Lagen ziehen und gesicherte Häuser bauen können. Organisieren wird nicht nur von dem Wunsch angetrieben, unsere Lebensqualität zu verbessern, sondern von dem Impuls, die Menschheit zu retten. Oder von einer gewissen Portion Narzissmus. Das kommt aber glaube ich auch auf die Sichtweise. Da müsste man erstmal die ganzen Leute leiden können und scheinbar kann sie nicht so viele leiden, ne? Gegen böse Kapitalisten überall und so. Ja, es wird die Menschheit gerettet, ne? Gegen die Schlechten halt, die Unmenschen. Ja, rette man aber die Kapitalisten, rette man aber mit, so. Nee, nur die Menschheit. Die Kapitalisten sind doch die Bösen. Gegen die muss man doch die Menschheit verteidigen. Ja. Hochlebe Menschheit. OMG. Völker aller Länder und so weiter und so fort. Ja, oder wie es Kala ausdrückt, die Werkzeuge, um interrassische, generationenübergreifende Macht der Arbeiterklasse aufzubauen, sind hier. Wenn wir, die Generation, deren Seelen noch nicht vom Kapitalismus erdrückt wurden, diese Werkzeuge nutzen, können wir das Blatt zugunsten des Sozialismus wenden. Das einzige System, das uns einen lebenswerten Planeten und ein Leben ohne wirtschaftliche Ausbeutung und Schuldenzerkleinerung garantiert und ohne rassische Kasten. Der Sozialismus. Ja, es ist wahrscheinlich nicht nur Vogue und Vogue der Vergleich, sondern das ist auch irgendwie Teen Wolf. So, ne? Sie ist jetzt gebissen vom Sozialismus. Ja, ich denke schon, Vollmond, dass das so ein bisschen so ist. Meinst du dann, dass sie die Menschheit retten kann? Wächst dir dann Karl Marx Bart und so eine Che Guevara Mütze bei Vollmond? Vielen Dank an den @homoduplex auf Twitter. Der hat den nämlich aufgetan, den Artikel. Ein Blick in das Gehirn eines amerikanischen Teenagers. Man muss drüber nachdenken. Dieses Mädchen ist 17 und leitet daraus dann diese hochtrabenden... Also, was hast du denn erlebt, dass du sagst, so funktioniert die Welt und das weiß ich daher. Im Fernsehen waren Klima-Leute und Black Lives Matter-Leute und so. Und deswegen haben wir jetzt die Welt verstanden und müssen sie retten. Und wir wissen genau, wie es geht, nämlich mit Sozialismus. Was ich schon verstehe, ist, wenn man so einen Artikel schreibt, dass man dann irgendwie eine gewisse Eindeutigkeit haben möchte, dass man nicht irgendwie rumeiern will oder so. Dann schreibst du dir ja auch ohne Ende die Finger wund. So, ne? Vielleicht ist das so ein bisschen der Grund dafür, dass du da so sondern also die negativen Seiten außer Acht lässt, hoffen wir das mal, dass das nur der Grund ist. Am 15. Juli gab es Razzien gegen unsere Freunde vom Peng-Kollektiv in Berlin. Privatwohnungen und Büroräume wurden durchsucht. Außerdem auch das Zoff-Kollektiv. Die scheinen sich da irgendwie so ein bisschen wie in so einer Petrischale zu vermehren, diese Künstlerkollektive in Berlin. Angeblich steht das im Zusammenhang, sagt zumindest Frau Jacobi Farah, die investigative Journalistin von der Taz, im Zusammenhang mit der Karte tearthisdown.com. Ich glaube, auf die hatten wir auch schon mal geschaut, als die neu war. Das war so eine Karte, auf der nach Lesart von Peng-Kollektiv halt rassistische Straßennamen, rassistische Denkmäler, Bismarcktürme und Ähnliches gekennzeichnet wurden, mit dem subtilen Aufruf, dass man dagegen doch was machen kann. Und angeblich sind diese Durchsuchungen jetzt erfolgt, weil man das als Aufforderung zu einem, ja, zu einer Gewalttat, zu einem Terroranschlag, zu irgendwas gedeutet hat. Und man fragt Frau Jacobi Farah, was für eine Gefahr soll denn von einer Deutschlandkarte ausgehen? Schließlich handelt es sich nicht etwa um eine Auflistung von Geflüchtetenunterkünften, wie sie vor einigen Jahren von einer rechten Partei veröffentlicht wurde, oder um eine Liste mit personenbezogenen Daten linker Personen, in denen sie zum Schuss freigegeben werden. Gute Zeiten, schlechte Listen. Nee, gute Listen, schlechte Listen. Ne? Kennen wir ja alle, die Fernsehserie. Wenn ich mein Künstlerkollektiv schon Zoff nenne, habe ich ja bestimmt total die friedlichen Sachen im Sinn. Ja, nenn dich doch lieber Institut für politische Schönheit. Ja. Oder das, der Scheiß da heißt. Manche Deutschlandkarten sind antidemokratische Brandsätze, diese aber nicht. Die Staatsanwaltschaft sieht in dem Begleittext zur Aktion trotzdem eine Aufforderung zu Straftaten. Die unverhältnismäßige Repression ist zwar absurd, jedoch nicht überraschend in dem Land der Nazi-Positivität. Das Land der Nazi-Positivität. Das hast du von dem Zick gelernt aus Bielefeld, glaube ich. Professor. Hengame, ich bin eigentlich ein ganz ruhiger Typ, aber wenn jemand das Land, in dem wir leben, das Land der Nazi-Positivität nennt, dann frage ich mich doch, warum bist du nicht in Teheran? Wäre es da nicht vielleicht schöner? Und Nazi-positiver ist es da mit Sicherheit auch. Nee, Teheran ist sicher Nazi-negativ. Also. Aber es sind doch alles Arier, die da wohnen, dachte ich. Oh mein Gott. Das zeigt auch die Verhaftung der Antifaschistin Lina oder die Räumung der Liebig 34 in den vergangenen Monaten. Die Einschüchterung von Linken wird zum Event gemacht. Höre ich richtig? Wer sind denn, die Linke ist da die ständig einschüchtert, gegen Demos, Steine werden, die Plattforming und die ganze Scheiße. Und dann willst du mir hier erzählen, die Einschüchterung der Linken wird zum Event gemacht. Glaubst du, wie viele Querdenker-Demos, wie viele rechte Demos sind denn verboten worden? Ist es nicht auch das zum Event machen? Dass es diesmal AktionskünstlerInnen trifft, stellt eine Zäsur dar. Ja, das sind die gleichen Leute, die uns Deutschland geht klauen gebracht haben. Die scheinen es einfach nicht zu lernen. Dass man in Deutschland halt wenigstens so subtil formulieren muss, dass einem die Staatsanwaltschaft hinterher nicht den dicken Prügel hinten reinschieben will. Mann, kann doch nicht so schwer sein. Ihr wollt doch gebildete Künstler sein. Wie soll das denn funktionieren, wenn ihr nicht mal irgendwie eine Aktion machen könnt, ohne euch eine Strafermittlung einzuhandeln? Dass das Projekt von der Kunstfreiheit gedeckt ist, dürfte klar sein. Ja, aber wenn ich ein Bild male, auf dem steht, irgendwie bringt den und den um, dann ist das auch nicht von der Kunstfreiheit gedeckt, Hengame. Auch die hat Grenzen. Oh Gott. Doch als Anlass, einen Einblick in linke Netzwerke zu erlangen und ein Exempel zu statuieren, reicht es allemal. Und es zeigt, dass antirassistischer Protest hier so bedrohlich zu sein scheint, dass er kriminalisiert wird. Ob der Fall weitere explizite deutsche BLM-Proteste anschiebt und vielleicht antirassistische und weiße linke AktivistInnen enger zusammenschweißt, Inshallah. Ja. Inshallah. Was meinst du damit jetzt am Ende? Es steht in den Sternen, oder was heißt das dann? Ja, genau. Okay. Also, nur Gott weiß es. Ah, ja, ja, okay. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall, also, weil das Peng-Kollektiv eine Hausdurchsuchung hatte, sehe ich auf jeden Fall eine knallharte Dings auf uns zu kommen. Also, aber weiß man denn überhaupt, ob das in irgendeiner Verbindung steht? Diese Verbindung, die sie da jetzt aufbauen will? Mit ja, irgendwelchen also Karten? Sie ist die investigative Journalistin, Chris. Ich verlasse mich darauf, dass sie da sauber gearbeitet hat. Sonst wird die ja nicht bei der Taz irgendwie Texte schreiben. Ja, also ich würde sagen, komische Karten über Sachen, die man wegmachen soll auf die Müllhalde. Ja, da sind sie unter sich mit anderen Karten von Sachen, die man wegmachen soll. Ja, glaubt ihr es nicht? In der IT gibt es zu wenig Frauen. Irre, oder? Glaube ich nicht. Und es gibt ganz schlimme Faktoren, die bei digitalen Themen Frauen weiterhin behindern. Und da brauchen wir einen Reformprozess. Einen Reformprozess. Sagt die Taz hier etwa, Frauen werden behindert, oder wie? Tja. Bei digitalen weiterhin behindern, ja. Steht ein Titel. Im Nur 16% aller Beschäftigten in der Informatikbranche sind weiblich, dabei sind Frauen mindestens gleich begabt und qualifiziert. Das Interesse an den digitalen Themen muss früher geweckt werden, und zwar in den Schulen und Kitas. Ja, mindestens. Oh, ja, mit anderen Worten, gerne auch noch viel mehr, eigentlich, in Wahrheit. Aber es ist bestimmt die böse Verschwörung, die sie behindert. So, in den IT-Berufen beträgt der Gender Pay Gap 7%, der Gender Leadership Gap, das heißt Frauenanteil bei den Beschäftigten im Verhältnis zur ersten Führungsebene, liegt bei 5:1 und der Teilzeitanteil bei 19%, Männer 5%. Warum dieser Teilzeitanteil da immerhin beigezogen wird, verstehe ich überhaupt nicht, weil wenn es keine Leute gäbe, die Teilzeitjobs wollen, dann gäbe es auch keine Leute, die Teilzeitjobs nehmen. Also ja, aber in deren Weltsicht ist das ja so, dass der Chef ankommt und sagt, du arbeitest jetzt bitte weniger hier. Ich will gerne noch mehr Leute anstellen, um die Arbeit zu schaffen und die erstmal anlernen und so. Ich habe da gar keinen Bock drauf, dass die Leute alle Vollzeit schuften und am liebsten noch länger oder weiß ich nicht was. Das will ich alles gar nicht haben, sondern du bist eine Frau, also geh gefälligst in Teilzeit. So ist es in der IT. Computer, also Frauen, Computer halten Frauen gar nicht länger als 4 Stunden aus, wenn die da. Ja, der guckt dann einfach auf dieses Diagramm und sieht, okay, wenn Frau gleich ja, dann Teilzeit. Wo ist denn die IT da? Wie so das Pferd bei Olympia, das sich geweigert hat, ne, macht der Rechner dann. Das ist ein Bäuerchen. So ist das skizziert. Ne? Das hat das Patriarchat so reingereicht. Und das muss man jetzt abarbeiten. Das ist halt ein Algorithmus. Ne? Also, das wäre es ja nicht die IT-Branche, wenn man sich da nicht dran halten würde. Der Bildungssektor offenbart wie kein anderer, wo wir beim Thema Digitalisierung stehen. 73% der Lehrkräfte in Deutschland sind weiblich. In den Grundschulen ist der Anteil sogar noch höher. Die technische Betreuung und IT-Administration werden dagegen fast ausschließlich von männlichen Lehrkräften erledigt. Ebenso die Entwicklung von Softwarelösungen für Schulen. Mhm. In der EduTech-Branche gibt es nur ein einziges weibliches Startup. Ja, Weiber mehr Startups machen? Oder Gleichberechtigung ist nur, wenn es der Staat macht. Wir müssen sofort allen Leuten was ans Bein binden. Und also der Staat gründet Startups für Frauen, oder was? Nee, der Staat ja, darf nichts mehr tun, solange bis nicht die Startups da sind. Und dann heißt es, nee, tut mir leid, das Internet geht gerade nicht. Wir haben Frauenmangel. Wir müssen unsere Frauen erstmal ausschalten und wieder einschalten. Und dann schauen wir mal, was dann passiert. Und individuell, wie viele Talente sind unerkannt geblieben, weil es an positiven Vorbildern überhaupt an der geistigen Offenheit fehlte? Nicht jede junge Frau hat das Standing einer Ada Lovelace, die schon im frühen 19. Jahrhundert das Potenzial der Informatik erkannte und das erste Computerprogramm entwickelte, ohne Zugang zu Bibliotheken und gegen den sozialen Druck als Mathematikerin. Irre, oder? So ein Frauenvorbild ist doch eine tolle Sache. Da könnte man doch jetzt mal so einen kurzen Exkurs dazu machen, wer diese Ada Lovelace war, wenn ich da nur einen Artikel hätte. Oh! Der Versuch, Ada Lovelace auf die Füße zu stellen, von Raul Rojas, schon von 2016 von Telepolis. Wir hören ja ziemlich oft von dieser Frau Lovelace. Also, wenn man sich mit Computern auseinandersetzt, wird einem der Name vor die Füße gespült. Auf Twitter gibt es ganz viele irgendwie Ada, Hashtag Ada's Army und ganz viele Feministinnen, die sich ganz schrecklich mit dieser Frau identifizieren. Und natürlich gerade in der IT-Branche, da wo halt die progressiven Aktivistinnen sind, ist natürlich die Frau Lovelace auch eine von den Galionsfiguren. Und ja, aber Mars, du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass Feministen irgendwelche Ungerechtigkeiten konstruieren auf Basis von irgendwelchen Annahmen, die überhaupt nicht stimmen. Das wäre ja ganz was Neues. Nein. Ja, wir haben, was haben wir, was hat er eben gesagt? Die hat das erste Computerprogramm geschrieben. Was noch? Was war es noch? Also ich will das erste Computerprogramm geschrieben. Sie war Mathematikerin und hatte keinen Zugang zu Bibliotheken. Also das hört sich doch schon ganz nett an. Also okay, also wer ist die Dame? Die Dame ist. Nee, warte mal, wann ist die geboren? Steht hier auch irgendwo, wann die geboren ist, die Frau? Nee, irgendwo. Ah, doch, hier. 10. Dezember 1815. Ne? Also gehobene soziale Position. Die Tochter von des berühmten Lord Byron. Frau Lovelace hat nie eine fundierte mathematische Ausbildung erhalten und war eher eine Autodidaktin, die befreundete Tutoren wie der hochgeschätzten Mary Somerville und später Augustus de Morgan Fragen per Korrespondenz stellen durfte. Sie lernte Geometrie und nachher konnte sie teilweise die ersten Druckbögen von de Morgans Lehrbuch über Differentiale und Integralrechnung lesen. Sehr weit kam sie allerdings nicht. Ihre mathematischen Kenntnisse blieben unter dem Niveau eines heutigen Gymnasiasten. Mathematikerin, hä? Mathematikerin. Kein Zugang zu Bibliotheken. Komisch. Wo hat sie dann die Druckbögen von de Morgans Lehrbuch über Differentiale und Integralrechnung hergehabt? Sie ist auf einen Berg gestiegen und dann hat es geblitzt und dann kam hier irgend so eine Feministin auf einem Pferd vom Himmel und hat das gereicht natürlich. Und hat gesagt, hier, lass dich nicht von den Männern unterdrücken. Wie Dorothy Steiner anhand der Korrespondenz von Ada Lovelace akribisch zeigt, konnte sie die einfachsten Variablen-Substitutionen in bescheidenen algebraischen Ausdrücken nicht durchführen. Sie übersah, dass die Cosinus-Funktion nicht unendliche Werte annehmen kann. Trotzdem ist in vielen Webseiten und populärwissenschaftlichen Schriften immer wieder die Rede von Mathematikerin Ada, die Mitentwicklerin der analytischen Maschine. Und der Witz ist, hier wird dann auch noch weiter gesagt, sie hat diese analytische Maschine, die sie natürlich nicht mitentwickelt hat, sondern die sie halt von Charles Babbage gezeigt bekommen hat, dem Erfinder der Geschichte. Sie hat sie nicht verstanden. Also dieses Gerät, das nie gebaut worden ist, hatte einen Speicher für 40 Zahlen, einen mechanischen Speicher. Aber sie glaubte, man könne dort praktisch auch algebraische Symbole einsetzen, was überhaupt nicht der Fall war. Also sie hat nicht 100% verstanden, wovon sie überhaupt redet. Und dann gibt es halt diese Geschichte, dass sie ein Programm geschrieben haben soll zur Errechnung der Bernoulli-Zahlen, das als das erste Programm und überhaupt und sowieso und hast du nicht gesehen, was halt Quatsch ist, weil der Babbage selber auch schon Programme geschrieben hatte für seine theoretische Maschine und das Thema, die Bernoulli-Funktion, hat sie von Babbage selber bekommen. Also sie hat ihn gefragt, wo könnte ich denn da mal was machen? Und er hat gesagt, schauen Sie sich mal die Bernoulli-Funktion an. Also ein böser weißer Mann hat ihr gesagt, was sie machen soll. Und sie hat nicht wirklich verstanden, wie die Maschine funktioniert, was natürlich auch nicht so richtig geil ist im Endeffekt. Ja, die Mythen werden hart gepflegt, ne? Also in letzter Zeit sind mir häufiger auch so Sachen begegnet, wie dass irgendwie eine Frau wegen ihrer Leistung vorgestellt wurde oder so. Und ich habe da wirklich noch nie was von gehört. Und die Frau ist halt auch ein bisschen narzisstisch gewesen. Vielleicht kommt sie deshalb so gut an bei den Bunthaarigen, wenn sie sagt, the more I study, the more irresistible do I feel my genius for it to be. I do not believe that my father was such a poet as I shall be, an analyst and metaphysician. For with me the two go together indissolubly. Also sie hat sich schon für den heißen Scheiß Shitlord. In all probability, my reign over mankind will be chiefly after my death. Also den späten Ruhm hat sie auch schon vorher gesehen. Da. Ja, so viel zu. Feministische Ikone, würde ich sagen. Ja, also absolute Ikone. Passt. Stimmt alles, was der Taz-Artikel über sie gesagt hat. Also bis auf das, was der Taz-Artikel über sie gesagt hat. Heute gilt, sagt der Taz-Artikel dann weiter, ich kann alles, was ich will. Ja, dann mach's. Dann mach es. Aber das Doofe, nichts nur Forum, sondern eine Ausstellung machen. Ne? Deswegen, wenn sie mit dem Titel Ada Lovelace sind. Also, ich meine, das war jetzt 2016, aber trotzdem überflüssig. Was fehlt, sind die richtigen Trainerinnen, Frauenlerngruppen und das passende digitale Angebot. Viele Frauen lernen technische Inhalte einfacher und lieber von und mit Frauen. Mir egal. Sexistisch. Die Erfahrung der Studenten in MINT-Studiengängen ähneln sich und beginnen oft mit der Begrüßung, wir haben ja jetzt auch ein paar Damen bei uns. Ja. Heute gilt, ich kann alles, was ich will. Na dann, lies mal was über Ada Lovelace, falls du willst. Ja, es ist Geschichtsklitterung, ne? Oder so. Oder Geschichtsveränderung. Ja, das ist vor allem halt eine Galionsfigur schaffen, wo sie nicht hingehört. So ähnlich wie bei Zoe Quinn oder George Floyd. Gendererzählung oder Gendermythos, nennen wir das auch. Ja, anstatt sich auf irgendwelche echten Wissenschaftlerinnen zu konzentrieren, wird da einfach nur, weil die bekannt ist und mit dem Lord Byron verwandt war, der Mythos genutzt. Schade. Das wöchentliche Gamergate-Segment beginnt mit diesem Moment. Wir rasen mit großer Geschwindigkeit auf das 7-jährige Jubiläum von Gamergate zu in den nächsten Wochen. Und um das zu feiern, ist jetzt die GamePro auch voll Macintosh gegangen. Verstecktes Problem, so diskriminierend können Trophäen und Erfolge auf PlayStation und Xbox sein. Achievements und Trophäen sollen uns dazu anspornen, noch das letzte Geheimnis in Spielen zu entdecken. Manche verlangen hingegen, Frauen auf ihre Körper zu reduzieren. Das ist ein Problem, gerade weil die digitalen Belohnungen so unscheinbar sind. Achtung, da ist eine Triggerwarnung drüber. Dieser Artikel behandelt Themen wie sexuelle Übergriffe und Missbrauch. Also bitte anschnallen. Ja. Oh, da muss jetzt hier, oh Mann, was ein Ding. Da gibt es hier in dem Spiel Near Replicant einen Charakter, der intersexuell ist und man muss ihm 10-mal unter den Rock gucken, um ein Achievement freizuschalten. Und dann gab es das auch schon mal in der gleichen Serie mit jemand anderem. Es sind nicht die einzigen Spiele, die Frauen via Trophäen objektifizieren. Sie sind nicht die ersten. Bla bla bla. Das 2012 erschienene Asuras Wrath bietet die Trophäe Blick aufs Tal, wenn wir lang genug auf die Brüste einer der Bediensteten starren. In der englischen Fassung sagt das Achievement, gib dich deinen männlichen Instinkten hin. Problematisch ist das aus zwei Gründen. Grundsätzlich scheint es als bezeichnendes Achievement alle Männer fälschlicherweise als triebgesteuert. Wichtiger ist aber, der Text impliziert übergriffiges Verhalten sei eine männliche Veranlagung, das verharmlost die bewussten Taten von übergriffigen Männern im Alltag. Das ist vor allem üble Nachrede den Männern gegenüber, anderen den Männern. Ja. Ich bin schon. Gerade weil sie so unwichtig scheinen, ist Gleichgültigkeit einfach. Anstößige Namen und Beschreibungen für Achievements bleiben dann unkommentiert. Die entsprechenden Handlungen gelten weiterhin als belohnenswert. Dass sie nur virtuell sind, ist irrelevant, weil Videospiele nicht im Vakuum entstehen. Chris, möchtest du zu der Formulierung irgendwas sagen? Videospiele, die entstehen nicht im Vakuum. Wieso sollte ich da ausgerechnet was zu sagen? Das heißt, wir haben so oft über diese Formulierung gelacht. Da werden wir nichts mehr Vakuum, ja. Das Vakuum mal wieder. Jemand muss eine Idee für so ein Achievement haben, es benennen, beschreiben und programmieren und anschließend absegnen. Das passiert nicht versehentlich. Nein, das haben wir vorher auf der Patriarchatssitzung in der Woche davor im Tagesordnungspunkt frauenverachtende Achievements. Haben wir ein Brainstorming gemacht, jeder hat sich eins eingefallen. War harte Arbeit. So spiegeln Games schnell reale diskriminierende Gedanken wider. Hast du mal ein Buch von Bukowski gelesen, Erik? Okay, die Gedanken diskriminieren jetzt auch schon, ja. Ja. Krass. Voll die fiesen. Ja, da soll. Soll Gaming ein inklusiver Raum für alle sein? Darf die Kritik an solchen vermeintlichen Kleinigkeiten also nicht fehlen? Denn egal, wie harmlos man die Erfolge findet, Diskriminierung ist keine 15 Punkte Gamerscore wert. Tja, Erfolge müssen erwachsen werden, ne? Die Heldinnenwoche bei GamePro. Never go full Macintosh. Apropos full. Fulbright Studios. Wer erinnert sich nicht gerne an Gone Home? Das Spiel, in dem du denkst, du kriegst so eine Art gruseliges Horrorspiel und am Ende sind die Lesben nur weggefahren. War ein großer Erfolg damals. Auch das nächste Spiel von Fulbright Studios, Tacoma, war immer noch erfolgreich, weil die üblichen Verdächtigen diesen langweiligen zehn Kram einfach nach oben geschrieben haben, wie sie das auch schon bei Gone Home gemacht haben. Game of the Year Award, ich erinnere nur dran. Und jetzt stellt sich heraus, der Steve Gaynor, der Typ, war das der Game of the Year Award? Game of the Year, Gay of, Gay, Game of nee, the Year. Genen of the Year Award. Jetzt haben wir hier den Steve Gaynor von Fulbright Entertainment, den Erfinder von diesen beiden Spielen sozusagen. Und der wird jetzt an den Pranger gestellt, weil viele Frauen... Weil er ist nicht mehr nach Hause gegangen. Viele Frauen, die bei ihm arbeiten in dem Studio, haben das Studio verlassen in den letzten Monaten. Weil sie es nicht verstanden haben. Oder warum? Weil sie nicht lesbisch genug waren. Nee, aber die sind gegangen und dann hat auch der Publisher gefragt, was ist denn hier los? Und Polygon hat mit einigen dieser ehemaligen Mitarbeiter Kontakt und die sagen, ja, wir können ihm eigentlich nichts vorwerfen, dem Gainer. Also er hat nichts wirklich jetzt gemacht, was man sagen würde, wäre kriminell oder so. Aber wir machen es trotzdem. Aber es gibt da ein Klima der Mikroaggression. Und vor allem für Frauen ganz schlimme Mikroaggression. Ne? Der lacht über die Meinung von Leuten. Der Mann. Mhm. Könnt ihr euch vorstellen, wie schlimm das ist? Der lacht. Ja, ist zwar nicht verboten, aber es ist auf jeden Fall Hass. Und außerdem hätten sie keine gute, also das wäre nicht so eine gute Zusammenarbeit gewesen mit dem. Also alles Gründe, weswegen man auf jeden Fall mal kündigen kann, klar. Aber ob das Gründe sind, dann denjenigen öffentlich zu verurteilen. Ja, der war nicht immer freundlich zu mir. Ja, der hat gesagt, es ist sein Spiel, dabei arbeiten wir doch alle daran. Ich weiß nicht, also nicht jedes Spielestudio, nur weil es woke ist, ist auch gleich ein Kollektiv. Ich weiß nicht, ob die das verstanden haben. Außerdem habe er ständig die anderen Mitarbeiter kontrolliert. Der Chef. Unglaublich, oder? Also. Das Schwein. Der hat die kontrolliert. Der hat den Twitter-Account alleine bespielt. Als wäre das seine. Dabei ist das doch der vom Studio. Voll herrschsüchtig, der Typ. Women in leadership positions told Polygon that they experienced constant micromanagement. Nein, der wollte wissen, was seine Mitarbeiter machen, wirklich? Micromanagement, okay. His go-to weapon was to laugh at people's opinions and embarrass them in front of other people. Okay. Es gibt keinen Third-Party-Consultant in der Firma, an den man sich wenden kann, wenn der Chef wieder gelacht hat, wenn man was gesagt hat. Oh. Ich sehe in diesem ganzen Artikel nicht einen Grund, warum man diesen Typ verurteilt. Ich meine, klar, kann sein, dass er ein schlechter Arbeitgeber ist. Schlechte Führungskraft, all diese Sachen, das ist nicht verboten. Und wenn der ein Studio aus dem Boden stampft und einen erfolgreichen Titel macht, unter welchen Umständen auch immer, dann ist es sein gutes Recht irgendwie, die Firma so zu leiten, wie er das möchte. Ja, genau. Wenn es dir nicht gefällt, sollen sie einfach nach Hause gehen. My personal experience of having Steve as my manager was a toxic and unhealthy dynamic. Aber ja, kommt ihr irgendwann auch mit Gründen, warum man einen langen Artikel über den Typ schreiben muss? Oder it turns my stomach to think that he still gets to write these games about women's stories when this is how he treats them in real life with no sign of stopping. I want women in the industry and this studio to feel valued. I want vulnerable young women who are new to the industry to be supported, not preyed upon. I want women to not have fear of retaliation from a powerful auteur figure for speaking up. I want women to feel safe here. I want women to know that this is not normal. More than anything, I just want him to stop. Ist vielleicht aber auch ein bisschen eine Frage in der amerikanischen Kultur. Die haben ja auch, also das also Betriebsrat oder so gibt es ja noch mal nicht. Da kann man sich schon mal darüber beklagen, würde ich sagen. So ganz, also ein bisschen unverständlich ist das schon, aber wenn weil der Chef über dich gelacht hat, Mammon. Ja, oder nicht, weiß ich nicht, wenn er gelacht hat, nein. Aber wenn man mal was hat, wegen constant Micro-Aggression, dann muss man selber durchfighten. So. Und in Deutschland hast du gerne mal einen Betriebsrat, natürlich auch nicht überall. Ja, da jammert die Person ja auch drüber, dass sie keinen... Ja, das meine ich ja. Das verstehe ich ja noch einigermaßen, so, dass sie da keinen Betriebsrat hatten oder so. Das ist eben amerikanische Kultur geschuldet, aber nicht unbedingt sein Verhalten. Also ich muss sagen, wenn ich so ein Studio hätte... Die Probleme sind so der Kultur geschuldet, so ein bisschen, habe ich den Eindruck, dass eben... Ja, die Chefs eben mehr in der Hand, so. Wenn ich der Chef von dem Laden wäre und hätte eine Vision von dem Spiel, dann kommt der nächste so ein Kollektiv angelaufen und sagt, nee, aber hier das und wie wäre es, wenn wir da noch Blümchen hinmachen und so? Das würde ich auch irgendwann sagen, hier, Leute, geht mir nicht auf den Sack. Die verstehen einfach nicht, ich habe das Gefühl, diese Leute sind einfach nicht in der Lage, an einem normalen Arbeitsplatz zu existieren. Ich weiß es nicht. Ja, eben. Und das ist halt auch dieses Ding. Erst sagen sie irgendwie, ja, die Leute würden so viel davon profitieren, wenn es mehr Frauen geben würde. Und dann heißt es wieder, ja, aber die Kultur ist so schlecht, das muss sich alles ändern, damit die Frauen überhaupt da bleiben und so. Und dann muss ich auch wieder entscheidend nicht für eins. So. Entweder das sind immer so die wichtig, anderen auch schuld. Entweder ne? ist es so wichtig, dass wir euch haben, dann weiß ich aber nicht, warum wir dann, ja, für euch dann eine Extrawurst braten müssen. Macht doch einfach das, was die anderen machen. Ich denke, das ist alles gleich so. Ihr könnt das alles genauso gut oder so. Aber ja. Ja, das spielt ja da immer mit, ne? Wenn Frauen irgendwo sein sollen oder wo sie jetzt noch nicht sind oder so, dann müssen die auch immer das gemacht kriegen, wie sie es dann gerne hätten, also die Umstände. Ja, ja, das war meine Geschichte. Going home. Studios. Going home. ja, hier die Deutsche Sprachwelt hat einen schönen Artikel gemacht. Mit einer Antwort von der ARD. Und zwar hatte sich da wohl jemand beschwert über das ganze Gender-Kram. Und hat dann eine Antwort bekommen, die doch einigermaßen frech ist, weil immer wieder drin stand, so nach dem Motto, ja, sie sehen das zwar so, aber sie sehen das eben auch falsch oder sie haben eben keine Ahnung davon. Offensichtlich haben sie sich damit auch nicht beschäftigt und wollen das wohl auch nicht und so. Also eine ziemlich freche Antwort, die ich doch in Teilen einigermaßen auch lustig fand. Das war jetzt das Hobby von der Person, sich darüber aufzuregen, dass Gender-Sprache ist. Und jetzt ist die ARD natürlich dann als sie es mitgekriegt haben, haben die ein bisschen zurückgerudert, haben ihn wohl auch jetzt tatsächlich am Ende rausgeschmissen. Also vielleicht wollte der ja auch rausfliegen oder die, weiß ich nicht genau, sodass er dann nochmal sich Mühe gegeben hat oder sowas. Aber es macht halt auch so einen genervten Eindruck, so nach dem Motto. Ja, es klingt aber genau nach den Ansichten, die diese Leute doch haben. Also ich glaube nicht, dass das gefaked ist oder dass da jemand es drauf anlegt, sondern es ist so dieses übliche Ding von wegen, ja. Ja, gefaked nicht, ne, aber ist jemand, der sich die ganze Zeit mit dem Genderquatsch beschäftigen muss, womöglich was von den Zuschauern kommt, die dann immer meckern über die Sprache und so. Ja, und jemand vielleicht, der Kragen geplatzt ist und hat dann mal so einen blöden Brief geschrieben. Glaube ich nicht. Also dieses ganze, das sind ja die Argumente, die bringen von wegen, ja, manche Leute wollen aber, dass die Leute auch eingeschlossen werden von der Sprache und bla bla bla bla bla. Dieses ganze Zeug. Also ich meine, das ist ja deren Punkt. So, es ist ja nicht so, dass sich das jetzt irgendwie ausdenkt, um schnippisch zu sein oder so, sondern das erzählen die aber jeder passenden Gelegenheit. Ja, nur sie schreiben es normalerweise nicht an Antworten oder so. Das finde ich jetzt recht singulär hier, ne? Das ist, sonst wäre das doch schon öfter aufgefallen, dass sie freche Antworten geben oder so. Ja, vielleicht finde ich halt nur diese Sachen von wegen, das wäre jetzt so ein Hobby oder so, sich über solche Sachen aufzuregen. Und das ist ja auch deren Talking Point. Also hier die von den Grünen, die Dame da von der Grünen Jugend, die hatte ja auch jetzt die Woche über bei Twitter irgendwie geschrieben, so diesen Standard-Talking Point, dass ja nur die Konservativen sich damit beschäftigen würden, mit der geschlechtergerechten Sprache. Und das wird dann immer so gesagt, so ja, darüber diskutieren nur die Konservativen, Punkt. So, als ob das jetzt irgendwas bedeuten würde. So, dann wäre es schon klar, dass man das macht. Ja, so. Genau. Das schwingt da dann halt natürlich mit, so nach dem Motto, so ja, wir sind ja schon weiter und ihr redet dann noch drüber. Und dann soll das auch wieder so ein Ding sein, so, ja, was beschäftigst du dich denn damit? Ist das jetzt wichtig oder was? Ist das jetzt wichtig für dich? Also das liebe ich ja auch, solche Argumentationen. Aber stimmt denn mit dir nicht, dass du dich da noch damit beschäftigst? So, was ist denn falsch mit dir? Ne? So, das liebe ich ja bei so Leuten. So, das ist dann meistens halt eben auch, wenn die Argumente halt kommen gegen den Bullshit, den man vorher geredet hat, dann dreht man das dann um in so ein, ja, was beschäftigst du dich denn damit? So, wenn du nichts zu sagen hast, dann ist es von wegen so, ja, hast dich ja nicht mehr beschäftigt, kannst du ja überhaupt gar nichts zu sagen, aber findest es irgendwie falsch und lehnst es ab. Und wenn du dann doch was dazu zu sagen hast, dann ist es, ja, warum beschäftigst du dich denn damit? So, was stimmt mit dir nicht, dass du dich damit beschäftigst? So, schluck doch einfach die Pille. So, sagst du einfach, ja, ich bin dabei. Ich bin auch einer von den Guten. Also, ja, widerwärtige Sophisten, ja, also Scheißdreck. Scheint da weder nicht über irgendeinen Cheftisch zu müssen oder sowas, die da rausschicken. Scheint da selber irgendwie das machen zu können. So wie auch die Moderatoren angeblich alle selbst entscheiden, ob sie jetzt mit Sternchen sprechen oder mit Sprechpause oder das weglassen oder so. Angeblich können die jetzt alle selbst entscheiden. Naja, also im Endeffekt ist es ja schon so, dass. Also wir haben ja auch schon angeschrieben und so, da kriegst du von der Redaktion natürlich ein Feedback und nicht von irgendwelchen anderen Leuten, warum soll das auch so sein, die sich damit überhaupt gar nicht befasst haben, dann mit den Dingen oder so. Das verstehe ich schon, dass sie dann da irgendwie wen antworten lassen, der dann auch da aus dem Bereich dann irgendwie ist. Aber ja, und das war ein freier Mitarbeiter gewesen, wenn ich das richtig gehört habe, dann weiß ich aber auch nicht, warum die da freie Mitarbeiter haben, die im Auftrag des ARD dann irgendwie auf diesen Briefkopf da irgendwelchen Leuten dann antworten dürfen. Wegen des zeitweise hohen Aufkommens bei dem Thema. Kann ich mir vorstellen, dass da viele Leute schreiben und sagen, das nervt, aber können, sollen, dürfen, ja. Was die Geschlechter können, sollen und dürfen, bestimmt nicht die Biologie allein. Frauen, Männer, Perspektiven, das soziale Geschlecht. Das ist der zweite Teil zu einem Artikel, den ich letzte Woche vorgelesen habe. Und da ging es halt im Endeffekt aus die Sicht auf die biologischen Geschlechter, aus wissenschaftlicher Sicht. Was ja ein sehr guter Artikel war, den ich empfohlen habe. Und das ist jetzt Teil 2 von einer dreiteiligen Sache. Teil 3 ist auch gleich. Und das auch als Leseempfehlung. Aber ich wollte ein, zwei Sachen noch hier draus vorlesen, als kleinen Vorgeschmack darauf. Ja, der Mensch ist ein Kulturwesen, Kultur ist seine Natur. Aber wie sie sind und sein dürfen, das hängt sehr stark von der Kultur ab. Mit der Unterscheidung der Geschlechter kommt die Frage, wie weit kann sich das Soziale vom biologischen Geschlecht lösen? Darüber gibt es viel Streit unter zwei Aspekten. Darüber, was weiblich und männlich sei und darüber, ob dies die einzigen zwei Möglichkeiten seien. Echte Kerle und zarte Frauen. Wie aggressiv Menschen sind, hängt weit mehr von den Zuständen in ihrem Heimatland und in ihrer unmittelbaren Umgebung ab, als von ihrem Geschlecht. Zwar schlagen Jungen eher einmal zu als Mädchen, aber wenn es darum geht, Mitschüler auszuschließen und zu mobben, nehmen sich die Geschlechter nichts. Und dass Frauen ebenso schlecht regieren können wie Männer, wenn man sie nur lässt, ist in den letzten Jahrzehnten hinreichend bewiesen worden. Was ich sehr interessant fand, war, hier geht es um den Mythos der Mathe-Schwäche. Hartnäckig hält sich der Glaube, Mädchen und Frauen seien schlecht in Mathematik. Tatsächlich aber hat sich es ganz anders zugetragen. Also hier gab es eine Studie und die Studie hat gezeigt, schuld sind Lehrerinnen mit einer Mathephobie, mit einer Voreinstellung, dass Frauen generell keine Mathefähigkeiten haben. Das fand ich ganz interessant. Mädchen werden in der Grundschule dann und nur dann schlechter im Rechnen, wenn ihre Lehrerin, und es sind halt fast nur Frauen, insbesondere im Grundschulalter, selbst Angst vor Mathematik haben. Das fand ich super interessant. Also zu dieser ganzen MINT-Sache, das hatten wir ja vorhin auch so ein paar Mal Themen, da musste ich auch genau daran denken. Das ist ja... Ja, diese Rechen gibt, der da angeblich entsteht, dadurch, dass da jemand was sagt oder so, der existiert, sagen wir mal, nehme ich mal jedenfalls an, dass sie den korrekt gemessen haben. Aber ich glaube nicht so, dass man rechnen kann, nur weil man jetzt gesagt kriegt, du kannst gut rechnen. Man muss das schon auch wissen, wie das geht. Ja, wenn man demotiviert wird, dann das kann ist das anders, schon ja, der genau. Sache nicht so förderlich sein. Darum geht es ja. Ja, das ist halt keine grundsätzlich so schlechtere Veranlagung gibt. Nee, sind aber selbsterfüllende Prophezeiungen, das kommt schon vor, das ist richtig, ja. Ich würde aber auch sagen, dass es heute echt eher selten gibt. Da werden Mädchen auch eher gepusht, dass sie das auch gut können oder so. Ja, also, und der dritte Teil des Artikels, da geht es dann um die politische Dimension, wie der Kapitalismus weibliche Präferenzen abwertet, Frauen, Männer, Perspektiven. Das politische Geschlecht, der dritte Teil. Und auch um das kurz zusammenzufassen, es geht im Endeffekt darum, dass die politischen Rollen der Frauen halt ausgenutzt werden. Ne? Hier geht es, nehmen wir einfach das Beispiel Gender Pay Gap, das haben wir ja oftmals hier. Frauen wollen sich mehrheitlich lieber um Menschen und Tieren kümmern als um Apparate und Geld. Hier suchen eher Ausgleich als Macht. Der oft missverstandene Gender Pay Gap hat hier seine Ursache. Denn als Erzieherin, Lehrerin, Krankenschwester, Tierpflegerin und auch sehr oft als Ärztin und Psychotherapeutin verdienen Frauen kaum genug zum Unterhalt einer Familie, während der Software-Ingenieur, der Investmentbanker oder der leitende Angestellte sechsstellig einsteigt. Ja, also ich meine, geht halt weiter in dem Punkt. Und es gibt halt auch eine sehr starke Kritik an den Linken, weil die Linken sich halt eher darum kümmern, diese Genderpolitik zu machen, als ja quasi die an den Ursachen zu arbeiten, die beispielsweise dafür sorgen würden, dass Frauenberufe besser bezahlt werden würden, beispielsweise im System, zum Beispiel. Ja, da das System nicht in Frage gestellt werden darf, muss der Fehler bei den Menschen liegen. Da man den Mut nicht aufbringt, das System an die Wünsche des Menschen anzupassen, passt man die Menschen an die Wünsche des Systems an. Die Sachzwänge des Kapitalismus erscheinen naturgegeben, eine alternative Utopie ist nicht in Sicht, also wird Resignation als moralische Überlegenheit getarnt und die Ungerechtigkeit mit schöner Sprache geschminkt. Links ist das selbstverständlich nicht. Ja, auch drei sehr umfangreiche Artikel und aber lesenswert auf jeden Fall. Habe ich auch das wieder zu Rauch gehört. Aber zum Beispiel nur noch Schauspieler engagieren, die zur Rolle passen oder so, ne? Ja. Und das Wunder ist ja eigentlich, dass mich Wolfgang M. Schmidt dazu gebracht hat, einem Tweet von ihm vollumfänglich und ohne Einschränkung zuzustimmen. Ja, das habe ich auch gedacht. Das ist irgendwie Schauspieler. Es ist doch die schauspielerische Fähigkeit, sich da in andere reinzuversetzen oder andere auch zu verkörpern. Ja. Und genau das nimmt man weg, ja, habe ich auch. Das habe ich schon mal gedacht. Ich glaube auch, der Liefers und der Prahl kommen gar nicht aus Münster, ne? Und der Liefers ist ein Ossi, oder war das nicht so? Kann der Gandalf zaubern? Also der Ian McKellen, kann der zaubern? Kann, keine Ahnung, der Superman-Darsteller fliegen? Konnte der fliegen? Es ist so... Ja, das hat ja mit Nationalität und Ethnizität nichts zu tun. Vielleicht ist er ja, du musst fragen, ob er wirklich vom Krypton stammt. Ja, das ist schon Nationalität bei Superman, Ethnizität. Und Superman, also auch Geschlechtsidentität. Oh mein Gott. Ja, das kannst du ja, glaube ich. Und behindert ist er auch. Er hat eine Kryptonitallergie. Und hetero scheint er auch zu sein. Also Abschaffung der Schauspielerei. Ja, bin ich dafür. Handzeichen, ja. Alle dafür. Okay. Okay, damit ist es beschlossen, Schauspielerei abgeschafft. Ja. Ja, und jemand anders darunter hatte dann irgendwie gesagt, ja, aber es wäre ein großer Schritt für die Gleichberechtigung. So. Ach, also muss man dann nicht erstmal dafür sorgen, dass bei Amazon Studios nur noch Amazonen arbeiten? Das stimmt auch. Ja, aber ich meine, das größte Ding, was die im Moment machen, ist die Herr-der-Ringe-Serie, wo die wohl die ganzen Zwerge herkriegen und die Orks. Ganz zu schweigen von den Valar und den Maia. Und Tom Bombadil. Oder denk mal an Enterprise, die ganzen Außerirdischen. Ja. Hier haben wir einen Polizisten, der rausgeflogen ist aus der Polizei wegen eines angeblichen rassistischen Chats. Es geht hier um ein Bild vor allem wohl. Auf einen Mann mit Vollbart ist ein Zielfernrohr gerichtet. Daneben prangt das Logo einer deutschen Rüstungsfirma und darunter der Satz: Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Der Mann im Fadenkreuz sei offensichtlich muslimischen Glaubens, befand die Polizeiakademie laut dem Gerichtssprecher und entschied, wer solche Dateien versendet, die sich gegen eine religiöse Gruppe richten und sie angreifen, ist für den Polizeidienst nicht geeignet. Jetzt mal so, ihr stellt euch das Bild nicht vor. Da ist ein Mann mit einem Bart, ein Fadenkreuz und drunter steht, bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt und daneben ist das Logo von einer deutschen Rüstungsfirma. Würdet ihr da zuerst an einen antimuslimischen Rassismus denken bei der Intention? Oder denkt ihr da gar nicht? Oder? Weil also ich würde die ja anders interpretieren, die Karikatur. Das ist ja eigentlich eine Kritik an der Rüstungsfirma. Und genau das sagt auch der beschuldigte Polizist, der sich jetzt hier dagegen wehren will. Ja, genau. Das sowieso. Neben diesem Bild sollen im Chat auch Inhalte mit verfassungswidrigen Kennzeichen sowie weitere rassistische Bilder und Videos geteilt worden sein. Ja, warum wird denn dann dieses so rausgehoben, wenn ihr besseres Material habt? Ah, ja, nochmal noch harmlosere. Hakenkreuze oder ähnliches Zeug gepostet worden ist in der Form, die also nicht wieder so eine Adolf-Hitler-Karikatur oder sowas. Wenn da also noch schlimmere Sachen sind, warum kriege ich dann diese Geschichte vorgekaut? Irgendwo... Ich hoffe mal, dass der Typ halt Erfolg hat, weil das ist ein bisschen arg dünnes Eis, auf das sich die Polizeiakademie meiner Meinung nach begeben hat mit der Interpretation. Klar, man kann natürlich überall Muslime sehen, wenn man überall Muslime sehen will. Und wenn man eher darum besorgt ist, wie man in der Öffentlichkeit dasteht und nicht drum, wie die Wahrheit ist, dann kann man sehr schnell zu solchen Sachen, einfachen Schlussfolgerungen kommen und sagen, okay, sag zu, schmeiß man raus, ist ein Rassist. Aber glücklicherweise haben wir noch Gerichte, obwohl, wie wir beim Rundfunkbeitrag gemerkt haben, nutzen die ja jetzt auch nicht wirklich was. Ausgerechnet solche Leute vergrauen sie sich dann, ne? Die von sich aus schon ein bisschen dagegen agitieren und so. Die haben den Stein des Rassismus gefunden? Wow. Genau. Leute, Rassismus ist vorbei, würde ich was sagen. Ne? Also jetzt haben wir endlich was gefunden, um den wirklich, genau wie das Patriarchat 2012 zu enden. Um den wirklich zu beenden. Also, also wirklich mal was jetzt nicht nur Symbolwirkung hat oder so, sondern was wirklich den Rassismus, glaube ich, besiegen wird. Und zwar ist das hier dieser Stein an der Universität von Wisconsin oder so. Genau, Universität von Wisconsin. Da komme ich aber von alleine nicht drauf, was an dem rassistisch ist. Ne, da haben sie diesen Stein hier, das erzähle ich dir gleich. Den haben sie woanders hingestellt. Also immer noch auf dem Gelände von der Universität, aber nicht mehr da, wo der vorher gestanden hat. Und ja, dieser Stein ist natürlich Rassismus, rassistisch, Schöne Ecke sich schämen, ne? wie man natürlich sofort sehen kann. Und zwar erzählt man sich bei diesem Stein, dass der irgendwann mal in der Vergangenheit irgendwie als Kopf von einem Schwarzen bezeichnet wurde. Das soll irgendwie dann, also so soll ja mal bezeichnet worden sein, kann sich zwar keiner mehr daran erinnern, wer von wem oder wie oder in welchem Umfang oder so, aber das erzählt man sich. Und außerdem hat es an dieser Universität auch irgendwann mal irgendwelche Leute gegeben, die irgendwelchen Krempel zu anderen Zeiten in Amerika, weil das schon eine ältere Universität ist, ja, mit Rassismus halt eben geredet haben. Und deswegen muss man natürlich diesen Stein jetzt woanders hinstellen. Also ist ja klar. Der ist ja noch Also, nicht mal schwarz, der Stein. nee, ist ja auch nicht, das ist grau. Hätte Aber man den ja. nicht vergraben können? Oh mein Ja, Gott. und auch dieser Stein war irgendwie gewidmet irgendeinem Physiker oder so. Und ja, nachdem ist auch noch ein Gebäude benannt an der Ist das noch ein Hotel oder Universität. was? Einfach weiß, da ist das egal, der kann weg oder was? Ja. Das ist was. 70.000 Genau. Dollar hat die Aktion gekostet. Wahnsinn. Super. Und was haben die mit dem Stein gemacht? Haben die den bei Mordor ins Feuer geworfen? In Nee, der die Ecke haben den gestellt? an einer anderen Stelle und im gleichen Campus wieder aufgestellt. In der Ecke zum Ah. Schämen. Geh dahin, schäm dich, du Stein. Wahnsinn. Ja, vielleicht hat er aus irgendeiner Sichtrichtung oder so einen leichten Komm, wir Shape machen oder so. Crowdfunding, dann kaufen wir den Stein und lassen eine Bismarck-Statue draus meißeln. Nur um das Peng-Kollektiv zu ärgern. Nicht, dass jetzt alle Steinstraßen umbenannt werden müssen aus Rassismusgründen, weil Steine generell rassistisch sind. Ich glaube, wir brauchen noch eine Weltraumaffenstatue. Du bist da auf der Spur der Steine. Hätte man den nicht in Schokokuss umbenennen können, mein Winkelstein? Ja, gute Frage. Ja, das ist auf jeden Fall nicht mehr vergeben, diese Bezeichnung. Ja. Zigeunerschnitzel wäre auch gegangen wahrscheinlich. Ja, apropos Sachen, die nicht gehen und wo sich alle drüber aufregen. Der Herr Maaßen ist ja immer noch Direktkandidat für die CDU im Wahlkreis Südthüringen und hat jetzt hier diverse Leute sich eingeladen, unter anderem hier den Herrn Bosbach, der da bei ihm war vor einer Woche oder so, glaube ich. Hat er ihn da besucht in seinem Wahlkreis und sie haben da halt eine Veranstaltung abgehalten und waren auch ein paar Leute da, haben sich das angeschaut. Außerdem wurde es parallel hier auch gestreamt von TV Berlin aus irgendwelchen Gründen. Und ja, ich wollte euch mal das vorspielen, was der Herr Bosbach da so in seiner Rede gesagt hat. Fand ich ganz interessant. Zunächst einmal ein herzliches Dankeschön für die Einladung, für die damit verbundene Gelegenheit, schon zum zweiten Mal hier nach Zell-Am-Mehl-Lies zu kommen. Bedanke mich bei jedem Einzelnen, der heute gekommen ist. Wenn ich ehrlich bin, das tut mir auch ein bisschen gut. Ich habe schon vor Wochen gesagt, mein erster Wahlkampf war 1972, jetzt sind 49 Jahre vorbei. 2021 wird mein letzter Wahlkampf sein. Da haben viele gesagt, sag nicht, es ist Schluss. Howard Carpendale hat auch ein Dutzend Abschiedstourneen gegeben. Vielleicht lasse ich mich noch mal überreden. Aber bei dem, was ich in den letzten 48 Stunden erlebt habe, bin ich heilfroh, dass ich sagen kann, am 26. September, das war's. Sie können sich vorstellen, wenn Sie 49 Jahre Politik machen, fast die Hälfte der Zeit im Deutschen Bundestag, Innenpolitik, klare Kante, auch klare Sprache, da gibt es Zustimmung, aber es gibt auch Kritik. Ist klar. Ich weiß, dass man sich als Politiker ein dickes Fell zulegen muss, aber meiner Überzeugung nach sollte dieses Fell nie so dick sein, dass man ohne Rückgrat stehen kann. Es gibt ein übliches Maß an Beleidigungen, es gibt ein übliches Maß an Bedrohungen, manches klickt man weg, manches nimmt man sich zu Herzen, man muss nur aufpassen, dass einem das nicht zu sehr an die Nieren geht. Aber die letzten 48 Stunden, meine Damen und Herren, sowas habe ich noch nie erlebt, muss ich Ihnen wirklich sagen. Dieses Ausmaß an Häme und Hetze, im Jahre 2021 habe ich mir nie im Leben vorstellen können. Und vor allen Dingen, immer so garniert, ist ja völlig egal, was Sie sagen. Alleine, dass Sie da hinfahren, Sie sind auch ein Nazi, Sie sind auch ein Rechtsradikaler, das haben wir immer schon gewusst. Mir hat einer geschrieben, früher war man Nazi, wenn man Nazi war. Heute ist man Nazi, wenn man als solcher bezeichnet wird. Das reicht schon völlig, reicht völlig. Ich könnte Ihnen jetzt mal so eine Auswahl mitbringen, eine Auswahl. Nehmen wir mal Herrn Laves aus Gelsenkirchen. Maaßen ist ein widerliches Stück Mensch, durchdrungen vom Schlechtsein. Sie stehen mit ihm auf einer Stufe. Bosbach, so blöde kann man doch gar nicht sein. Wahnsinn. Ende des Zitats. Damit wir uns hier nicht missverstehen, das ist noch die harmlose Variante. Ich habe anderes erst gar nicht rausgesucht, könnten ja Kinder hier sein. Also meine Damen und Herren, will ich mal eins sagen. Ich habe nie in meinem Leben Streit gescheut, Auseinandersetzung. Aber man muss doch wenigstens mitteleuropäische Umgangsformen wahren. Wieso braucht man schon im ersten Satz 7 Beleidigungen? Warum hört man nicht dem anderen zu? Warum akzeptiert man eigentlich nicht, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, die miteinander ringen? Und in einer Demokratie, das gehört wirklich auch zu einer pluralen Demokratie, wo es immer in einer differenzierten Gesellschaft zu bestimmten Sachverhalten unterschiedliche Meinungen gibt. Heute kommt man nicht mehr mit dem Hämmerchen, heute kommt man mit dem Vorschlaghammer. Wahrscheinlich unter der Überschrift Kampf gegen Rechts. Niedermachen, fertig machen. Wie gesagt, Bosbach, ist völlig egal, was du sagst. Ist auch völlig egal, welche Haltung du hast. Wir machen dich fertig. Warum? Weil du nach hier gekommen bist. Das ist eine Art der politischen Auseinandersetzung, die ich unter keinen Umständen akzeptieren kann. Wenn dieses Niveau in Deutschland Schule macht und auf Dauer anhält, dann habe ich große Sorgen um die Zukunft unseres Landes, denn das Land lebt davon, dass wir fair und anständig miteinander umgehen, bei allen Differenzen, die es politisch geben mag. Ja. Ja, ich glaube schon, dass das auch gemacht wird, weil es funktioniert, ne? Weil dann die Leute die Fresse halten und möglicherweise nicht an solchen Veranstaltungen teilnehmen und zurückziehen und so weiter. Also es wird schon gemacht, weil es funktioniert, aber es ist auch rücksichtslos und ja, hat was von Gewalt. Ne? Ja, und vor allem, was heißt solche Veranstaltungen? Also das Ganze war... Also wirklich der Gipfel der Harmlosigkeit, ne? Die haben da halt gesessen, ihre paar Sachen gesagt, sich über Thüringer Bratwurst unterhalten, das übliche Zeug, um sich da halt beim Wahlkreis da irgendwie einzuschmeicheln. Und am Ende gab es noch ein paar mehr oder weniger nutzlose Fragen von den Zuschauern da, ne? Und das war das dann. Aber es ist ja halt eben das, was er sagt, ne? Also man hat das bei Twitter und so ja teilweise auch gesehen gehabt im Vorfeld davon. Dieses Bild, was wir hier an der Seite sehen, in einem kleinen Thumbnail, das ging da ja auch rum. Und ich habe da teilweise, irgendwer hat das getwittert im Zusammenhang mit irgendwelchen Goebbels und was weiß ich nicht was irgendwie. So nach dem Motto, das sind hier irgendwie berühmte Brillenträger oder was da irgendwie drüber stand oder so. Und also, da kriege ich echt zu viel. Das kann doch wirklich nicht wahr sein, weil also... Ich meine, gut, das Thema Maaßen hatten wir schon so oft, ich will das jetzt nicht schon wieder alles bringen, aber die haben den halt wirklich gezeichnet als irgendwie den Teufel schlechthin und ja, dementsprechend ist natürlich auch jeder, der dem jetzt irgendwie in der CDU da halt da die Leute dazu verleitet, um zu sagen, so okay, der Bosbach, der ja irgendwie ein gestandener Innenpolitiker ist, überhaupt ein gestandener CDU-Politiker halt über Jahrzehnte, wie er ja da schon gerade schon ausgeführt hat, wenn der sich mit dem Maaßen da hinsetzt und mit dem ganz normal redet, dann ist es halt ein Politiker von der CDU, der halt geht. So, ne? Und das darf natürlich nicht sein, ne? Weil wir haben den jetzt schon angemalt als den Teufel selbst und irgendwie einen großen Demagogen und zukünftigen Reichskanzler, keine Ahnung. Und deswegen müssen wir da jetzt weiter halt mit Scheiße schaufeln. Na, muss halt sein, weil geht ja nicht. Und wir können ja auch nicht uns mit einzelnen Dingen dann irgendwie beschäftigen und sagen so, ja, das finden wir richtig, das finden wir nicht richtig oder so, sondern wir sind ja schon komplett auf die Person. Ne? Wir haben das ja schon festgestellt, dass der Maaßen, weil er irgendwann mal gesagt hat, dass es keine Verfolgungsjagden gegeben hat in Chemnitz, oder zumindest keine Anzeichen dafür, keine Belege, keine Beweise dafür gibt für diese Verfolgungsjagden, die da überall halt eben verbreitet wurden. Und dann halt noch mit der Anmerkung, dass es sich nach seiner Einschätzung da um eine Ablenkung handelt von dem Mord, dass man halt dieses Thema oder Mord, das war halt das, was er gesagt hat, da haben sich Leute auch tierisch drüber aufgeregt, oh, Maaßen sagt Mord, mit anderen Worten, ja, da braucht man ja einen Vorsatz für und das geht jetzt also davon aus, dass es da einen Vorsatz gegeben hat und dass das nicht irgendwie aus irgendwas sich daraus ergeben hat, das wäre dann nur ein Totschlag, da war ja damals auch so diese Diskussion und dann als es dann irgendwie jetzt mit George Floyd und so war, Mord, ne? Da hat kein Mensch irgendwie gesagt, so, ja, die Leute sagen, das wäre ein Mord, so, gehen sie jetzt davon aus, dass das vorher geplant war, das hat kein Mensch gesagt, das war alles Mord und vollkommen egal, ne? Aber damals kann ich mich noch dran erinnern, das war ja auch so ein Ding, wo sie irgendwie da tierisch dann rumsiziert und rum pathologisiert haben, was da jetzt irgendwie das jetzt bedeuten soll oder so, anstatt einfach zu sagen, es ist halt umgangssprachlich. Jemand wird umgebracht von irgendwem, ist ein Mord, umgangssprachlich. Ja, also, ja. Ja, dass man da mit Körperverletzung, mit Todesfolge unterscheiden soll, das ist viel verlangt von vom Durchschnittsmenschen. Das finde ich auch. Aber die verkürzen eben auch so. Ne? Wenn der Bosbach hier sagt, dass er mitteleuropäische Umgangsform gerne hätte, dann heißt das ja für die Leute direkt, dass er irgendwie meint, andere Leute wären nicht so umgangs, hätten eine schlechte Umgangs oder so. Andere Länder und so weiter. Ja. Ja, aber auch nur, wenn du das so meinte. Nur wenn du das willst. Nur wenn du das willst, hörst du das. Ja, genau. Ja, aber da hat sich jetzt keiner drüber aufgeregt, weil sie sich den Scheiß ja auch nicht angeguckt haben. Ne? Hm. Also Scheiß im ich meine, das Sinne ist so eine Art, so, wie das die das Leute nehmen, das halt ne? sehen. Die haben sich ja darüber aufgeregt, dass er da hingeht, wie er gerade schon gesagt hat, und es ist halt so, wie ich das gerade beschrieben habe. Also die mussten da natürlich mit Dreck jetzt werfen, weil er ihm halt eben dann damit ja auch ein Stück weit, ja, also wenn das halt jemand wie Herr Bosbach ist, der dann halt zum Maßen hingeht, dann bedeutet das ja im Endeffekt, dass er jetzt nicht der Außenseiter in der CDU ist, als der er ja gerne hingestellt wird, vom linken Lager. Ne? Also ja, ausschließlich vom linken Lager. Und da glaube ich halt eben wirklich, weil die Leute halt gesehen haben, so scheiße, ne? Der Maaßen, der weiß halt wirklich was bei den ganzen Kram. Ne? Also das hat man ja auch schon, ich habe das ja schon ein paar Mal halt gezeigt, diese ganzen Maaßen hat ja schon mehrfach über diese ganzen Dinge da halt auch geredet. Mit diesen ganzen KGB-Leuten, Desinformationszeug, was die Kommunisten halt gemacht haben, alles als rechts darstellen und so, das war ja, bei denen gehörte das ja mit dazu. Ne? Und das ist halt eben das, was sie jetzt immer noch machen, ihr Spielbuch, was sie jetzt nur auf 130 gedreht haben. Und ja, also... Und das ist, denke ich mal, die werden mal sehen, so scheiße, da kommen wir nicht weiter mit durch. So, wir können ja nicht nur noch über Rechtsextremismus reden und irgendwie unsere Leute marschieren hier weiter mit Gendersprache und keine Ahnung wie was, sondern da gibt es auch noch ein paar Konservative, die aufgepasst haben, die Geschichte kennen. Und und deswegen müssen die jetzt natürlich ganz besonders weggedingst werden und so. Ne? Und ich will auch überhaupt nicht, also das ist jetzt, der Maaßen ist jetzt für mich nicht so der Nonplusultra-Superpolitiker, genauso wie der Bosbach. Ne? Also bei Bosbach fällt mir zum Beispiel ein, was der mal gemacht hat, was komplett unrühmlich ist aus meiner Sicht, ist halt, dass er so einen Antrag, der allerdings nicht durchgekommen ist, unterstützt hat, zur Verschärfung von unseren Blasphemie-Paragrafen. Ne? Und das auch noch ausgerechnet im Zusammenhang mit Charlie Hebdo war das, glaube ich. So nach dem Motto, ja, wir haben jetzt irgendwie festgestellt, wir können die Leute nicht ausreichend belangen, wenn sie irgendwie was gegen Religion sagen und das müssen wir jetzt verschärfen, damit das dann in Zukunft besser geht. Ne? Also das ist zum Beispiel was ich sage, was absoluter, übelster Humbug ist und wobei der Name Bosbach drauf gestanden hat. Ne? Also ich will da auf gar keinen Fall jetzt irgendwie so nach dem Motto, dass ich jetzt einfach nur das gut finde, alles was die machen, weil ich so ein riesen Fan von denen bin und bei Maaßen möchte ich da nochmal dran erinnern an den Quatsch, den er sich da geleistet hat zum Thema Computerspiele. Ne? Also da hat er ja auch irgendwas mal geredet. Ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber es war auf jeden Fall nicht gut. Wir hatten das auch in der Sendung damals. Er hat da auch irgendwelche Scheiße da irgendwie geredet. So den üblichen konservativen Blödsinn zu dem Zeug. Ja, na, also das ist nicht so, dass es einfach nur ich die irgendwie für die Superpolitiker 3000 halte, sondern die haben halt einfach in vielen Dingen haben sie halt recht und in manchen Dingen haben sie halt Unrecht und bei Maaßen kommt ja auch noch dazu die ganze Geschichte mit Snowden-Enthüllungen hier NSA, was ja in seiner Zeit als Verfassungsschutzpräsident gefallen ist, wo er ja auch quasi nur nach dem Motto, nee, nee, hier ist nichts passiert. Gehen Sie Nichts weiter, hier zu gibt es nichts sehen zu im Büro. sehen. Ja. Und das ist, finde ich natürlich auch nicht gut. Ja, aber ne, wie gesagt, also er weiß halt den Quatsch, den die Linken da machen. Und aus meiner Sicht wäre das ein echter Gewinn. Aus diesem Grund halt, wenn der gute Mann das in den Bundestag schafft, das ist natürlich jetzt direkt kandidatmäßig. Also er muss dann schon seinen Wahlkreis halt auch gewinnen. Aber ja, ich meine, das ist die Ja, aber CDU, listisch das nicht, ne? kann ja durchaus sein. Und also von Ja, generell ist das daher. alles kein Grund, den Bosbach so anzugehen, so zu Ja, das beleidigen. sowieso nicht, ja. Ja. Und Ja, ja, wie auch die ganz interessant CDU ist sich mal zu sehen, selber dass es. zerfleischt, ist ja an sich auch nicht neu, aber es ist halt lustig zu sehen, wie da überparteilich zusammengearbeitet wird gegen die eigenen Parteimitglieder, um die zu diffamieren. Ja. Das hat der Bosbach ja auch besonders negativ herausgestellt. Und das beste Zitat, was er gesagt hat, ich kenne Maaßen seit mehr als 20 Jahren, weil er damals für Rot-Grün gearbeitet hat. Er galt als Otto Schiedis bester Mann. Lange Zeit wusste ich gar nicht, dass Herr Maaßen CDU-Mitglied ist. Das hat er gut verheimlicht. Ja, stimmt, genau, das sagt er auch noch in der Rede, ja. Die ist natürlich noch länger, könnt ihr euch natürlich auch angucken. Ich wollte jetzt nur diesen Aspekt daraus stellen. Aber ja. Genau, aber da hatten wir ja auch schon drüber geredet, dass er ja quasi seine Asylgeschichten, die er mit ausgearbeitet hat, wird ja auch immer so dargestellt, als wäre er nur irgendwie halt, ja, er hat halt Karriere irgendwie gemacht und bla bla, Verfassungsschutz. Aber dass er sich halt mit diesem Thema Asylkram, was mir ja gerade vorgeworfen wird, dass er dann angeblich irgendwelche extremen Meinungen hätte oder so. Ja, und das sind diese angeblichen extremen Meinungen sind welche, die er mit einer rot-grünen Bundesregierung zusammen erarbeitet hat. Wo er jetzt darauf pocht, dass es da weiter sich nachgerichtet wird und man nicht irgendwie jetzt macht, was man will. Ja. Ja, dieses hier ist auch wunderschön. Also, es ist eine der schönsten Formulierungen, die ich, glaube ich, von solchen Leuten jemals gelesen habe. Es ist Karl Lauterbach bei Twitter, der schreibt: Es ist keine Diskriminierung, sondern ungleiche Behandlung. Das Jo, ist das sagt einfach alles. so unterirdisch. Ich habe vorhin gesagt, das ist meiner Meinung nach bisher das Dümmste, was ich in Es diesem ist Jahr so, wenn man gehört sich habe. so jahrelang selber irgendwelche Argumente reinschwurbelt, die man, wenn man sie braucht, aber auf praktischer Ebene oder so, dann kommt dann am Ende sowas raus, sowas richtig Blödes. Ich meine, er hat ja nicht Unrecht. Also Diskriminierung ist ungleiche Behandlung. Also er hat da schon die beiden richtigen Sachen in einen Satz gebracht. Ja. Nur das, was er dann daraus konstruiert, ist halt Im Gegensatz mangelhaft. eben. Ja. Er war so nah dran. Ja. Das blinde Huhn stand schon vor dem Korn, aber hat es dann Ja, nicht das wäre ja dann gerafft. wirklich mal interessant, wie diese Leute das jetzt, die das jetzt, also kriegen wir da irgendwie jetzt eine Definition mal raus, was jetzt der Unterschied ist zwischen Diskriminierung und Gleichbehandlung in deren Schädel. Also, wenn du Ja, aber jetzt. ist Diskriminieren nicht literally einen Unterschied machen? Wenn du jetzt, ja, aber ich meine. Nach deren Leseart wäre es ja jetzt quasi so, wenn du jetzt nicht 50% Frauen im Bundestag hast, dann ist es Diskriminierung. Aber wenn du jetzt auf Teufel komm raus, die Männer benachteiligst, um 50% Frauen im Bundestag zu kriegen, dann ist es eine ungleiche Behandlung. Oder wie? Ja. Oh, da bist du was auf der Spur, glaube Hat ich. man früher ausgleichende Gerechtigkeit genannt, glaube ich. Ich glaube, das wäre die De Das Definition, gibt es nur im nach der die Leute Fußball, jetzt gehen würden. Ja. Aber ja, es ist keine Diskriminierung, sondern eine Ungleichbehandlung. Ja. der Schwurbelkönig. Aber ehrlich, Weißt du, ja, das hier ist Wutbürger ein, versagen, oder was? das ist hier ein Die Wutbürger haben Pay-Artikel, versagt, nicht der Staat. Pay-Artikel vom Tagesspiegel, aber ich fand einfach nur die Überschrift, die Unterüberschrift. Aber bei Corona und der Flut von Staatsversagen zu sprechen, spielt nur der neuen Rechten in die Hände. Das ist die Bankrotterklärung des Journalismus, Anna Sauerbrei. Ja, absolut. Wenn ich sage, ich sage nicht mehr die Wahrheit, weil ich habe Angst, dass die Wahrheit den falschen Leuten nutzt. Natürlich ist das Staatsversagen, was da passiert ist. Natürlich sehen wir auch weiter bei Staatsversagen zu. Ich meine, aber so zu tun, als wären jetzt diese paar Querdenker, Attila Hildmann-Freunde, die da hingefahren sind, um Menschen zu helfen, als wäre das die große Gefahr, die man nicht herbeischreiben darf. Aber davon abzudenken, was für ein eklatantes Versagen irgendwie bei der Weitergabe der Warnmeldungen zum Beispiel offenbar vorliegt. Ja. Vielleicht einfach kündigen beim Tagesspiegel, Anna Sauerbrei, und programmieren lernen. Soll auch ein toller Job sein. Könnte ich dir empfehlen. Aber mit so einer Einstellung hast du im Journalismus meiner Meinung nach nichts zu suchen. Ja, ein Essay von mir. Ja, das war von Mammon, das war, glaube ich, gerade nicht da. Und hier geht es um die Laborhypothese. Und dass quasi jetzt das immer mehr aufkommt, dass vielleicht das Corona-Ding doch aus dem Labor ist. Und über Medien, hier geht es natürlich auch um die Mediensachen, und steht dann hier halt auch eben drin, dass diese Information, der bis vor kurzem noch einen zu Löschung und sowas gebracht hat, wenn man das behauptet hat, dass es eventuell aus dem Labor sein könnte. Und dann gibt es noch eine interessante Gegenüberstellung, was ich vorher noch nie gelesen hatte, dass das wohl bei anderen Coronaviren, anderen Viren, da schon nach, also irgendwann dann auch herausgefunden wurde, quasi, wo das jetzt genau hergestammt ist oder wer da der Zwischenwirt war, wenn das von so einer Fledermaus irgendwie war. Und bei Corona, da gibt es quasi nichts. Also da sind wir immer noch nicht schlauer auf jeden Fall. Und und diese Fledermäuse werden wohl auch weiter weg da von Wuhan, aber es gibt halt das Labor in der Stadt selber, was sich ja mit den Coronaviren beschäftigt hat. Und natürlich weiß man nicht, ob das jetzt aus dem Labor gekommen ist, aber ja, ist halt ein interessanter blinder Fleck, dass man einfach so sagt, nee, das muss von der Fledermaus gewesen sein, kann ja nicht von dem Labor sein. Ja. Ja, das ist ja auch nicht alles neu. Ich weiß ja noch, vor über einem Jahr hatte ich von einem kanadischen Wissenschaftler, der solche Forschungstätigkeiten in Kanada und Amerika begleitet hat, das aufgezeichnet. Es war wohl so, es wurde in Amerika angefangen, dann wurde es verboten, dort zu machen, dann ist es nach Kanada gegangen. Und dann sind chinesische Wissenschaftler nach Kanada gekommen und die haben auch Forschungsarbeiten mitgenommen und einige Forschungsarbeiten sind nach Wuhan ausgelagert worden. Das war an sich von Anfang an klar. Aber halt die direkte Beziehung auch, die fehlt halt auch immer noch. Genauso ja, wie da kein Tier gefunden wurde, sind eben auch noch nicht diese ganzen Laborproben aus dem Labor gegengecheckt worden. Da sind halt noch mehrere offene Fragen. Das war jetzt, glaube ich, in dem Artikel aber auch nicht ganz so wichtig. Es ging mehr darum, wie sich der Wissenschaftsjournalismus ja an die Wissenschaftler andient und viel PR macht und so weiter und sich dann damit aber die Diskursebenen verschließt, wenn sie zum Beispiel dann eben sagen, das und das könnte nicht in Frage kommen oder so, oder sich eben so schnell festlegen, anstatt den wissenschaftlichen Diskurs da auch nicht zu begleiten. Das war so der Punkt dabei. Fand ich ganz interessant, den Artikel. Ist aber auch schon 2 Monate alt. Ja. Das hier ist auch noch was zum Thema Medien, die über Medien berichten. Da gibt es jetzt hier von diesem Herrn, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Nee. von der Welt ist es auf jeden Fall jemand. Das ist ja auch von dem YouTube-Kanal von der Welt. Und der hat jetzt hier wohl so ein Video-Format, wo er sich halt mit Medien beschäftigt. Und dieses hier ist ein Video Meinungs Mainstream und Linksverschiebung im Journalismus, was ich mir letzte Woche kurz nach der Sendung angeschaut habe. Das ist mir irgendwo begegnet und das fand ich sehr gut. Das wird zwar für, wenn ihr uns schon länger zuguckt, werden euch wahrscheinlich die ganzen Beispiele, die er da drin hat, alles schon geläufig sein, aber es ist natürlich trotzdem eine halbe Stunde geht das, ganz guter Abriss, den man anderen Leuten auch schicken kann, wo das auf jeden Fall gut aufbereitet ist und vor allen Dingen natürlich schön, dass sich so ein richtiger Journalist von der Welt da ja mit diesen Dingen beschäftigt und da das jetzt auch ein Format wohl sein wird mit mehreren Folgen, gab auch schon eine zum Thema Rezo, eine kritische Sache zum Thema Rezo. Und dann hoffen wir mal, dass wir hier ja jemanden haben, weil das Medienthema ist ja auch eines von unseren Kernthemen, Dauerthema, schon mit dem ganzen GEMA-Kram und so. Und da kann es natürlich gar nicht genug Leute geben, die da auf Das ist diese wahrscheinlich ein bisschen Sachen. weniger reißerisch als mit dem Reichelt, das von der Bild, ne? Das finde ich ein bisschen. Aber eben Boulevardjournalismus, ne? Was mit der Bild, wie? Mit dem Reichelt. Der hat doch auch so, der macht doch jetzt auch so eine Sendung andauernd. Ich meine, Wild und Welt ist ja Springerpresse, deswegen habe ich das jetzt mal so zusammengefasst. Ja, keine Oder Ahnung, was ist verglichen denn das für eine halt. Sendung vom Reichelt? Ich weiß nichts Ja, die von. machen halt eine Bildsendung im Prinzip so ähnlich wie er hier, dass sie über die Medien gehen und nochmal die News auch durchgehen und auch manchmal haben sie auch Gäste da und so weiter, aber es ist eben sehr hektisch und aufgeregt und eben so boulevardmäßig, ne? Deswegen ist das Okay. vielleicht eine ganz interessante Alternative hier. Okay. Aber das finde ich doch, das ist ein bescheuertes Konzept, die Medien von der Woche nochmal durchquatschen und ab und zu Gäste haben, das ist doch Quatsch. Ja, ich glaube, das Doch wird sie nicht kein. durchsetzen. So mehr als 9.000 Leute interessiert das nicht. Ja, wie immer, wenn die ganze Zeit der Reichelt dabei ist, dann ist es so ein bisschen. Ist halt auch der Chef da, ne? Dann ist immer die ganze Zeit der Chef da und dann sind die ganzen anderen. Passen ein bisschen auf, was zu sagen, glaube ich. Aber er haut dann immer raus. Also, naja. Das ist dann noch nicht ganz zu Ende, das Konzept. Schauen Ja, das schönste Thema der Woche. Hat es euch nicht auch den Tag verschönert, wo ihr es mitbekommen habt, dass das Bundesverfassungsgericht in seiner Weisheit beschieden hat, dass Der wir ist nur alle 66 mehr Sitze zur zahlen Seite dürfen. gelegt. Beziehungsweise wir müssen mehr zahlen. Es ist gerechtfertigt, ja. Also, Ist verfassungsmäßig, ist es. es ist zwar Verfassungsgemäß. gerichtlich begründet worden, dass es keinen schweren Nachteil bisher gab, dass es nicht wie geplant umgesetzt wurde in der Erhöhung, in der Rundfunkerhöhung. Aber angesichts von einseitigen Filterblasen und Fake News im Netz sei qualitativ hochwertiger Journalismus als Oh Gott. vielfaltssicherndes und Orientierungshilfe bietendes Gegengewicht erforderlich. Das hat aber nichts Grauenvoll. So ein mit Quatsch. der eigentlichen Klage zu Das tun, habe ich würde ich mal aber so gar nicht sagen. mitbekommen. Das ist ja wohl absolut Deswegen Bullshit. ist die Erhöhung gerechtfertigt, sowieso. Und Ja, für noch mehr das Bundesver Instagram-Views. die ganze Sache ist ja nur deswegen ins Stocken gekommen, weil es halt in einen parteipolitischen Kampf gab, halt im Magdeburger Landtag. Und deswegen ist es nicht beschieden worden. Und deswegen hat das Verfassungsgericht jetzt direkt gesagt, damit sowas nicht mehr vorkommt, stellen die Richter nämlich fest, dass nur alle Länder gemeinsam, die von der KEF-Empfehlung abweichen können. Was? Moment. Entschuldigung. Die Richterinnen stellten nämlich fest, und das ist die eigentliche Innovation der Entscheidung, dass nur alle Länder gemeinsam von der KEF-Empfehlung abweichen können. So, das war jetzt Ja, richtig. also um das nochmal Und die für die normalen KEF. Leute zu sagen, genau, die KEF, das ist diese Gruppe, die quasi das festlegen soll, was die brauchen, die Sender. Und jetzt Die haben wir, Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der ja, Rundfunkanstalten. und jetzt haben wir quasi festgestellt, dass entweder alle sagen, nee, das ist zu viel, oder das Es muss muss gemacht einfach werden. angenommen werden. Ja, das muss einfach gemacht werden jetzt. Also ich halte es echt nicht aus. Das kann doch echt nicht wahr sein. Also es war Also. super, ne? Also alle, die sich gefreut haben und dachten, es wird vielleicht keine Erhöhung geben. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Es wird zementiert. Und die KEF arbeitet bereits an ihrem nächsten Bericht, wird im Februar 2022 angenommen. Und da das Gericht so beschieden hat, wie es beschieden hat, und da wir ja wissen, wie ich es ja vorhin gesagt habe, ne, Gefahr, ne, angesichts von einseitigen Filterblasen, Fake News im Netz und so weiter, könnte sein, dass es halt die nächste Erhöhung direkt schon gibt. Nicht erst in 4 Jahren, sondern halt schon nächstes Jahr wieder. Theoretisch brauchen sie es jetzt nur in einem Landtag erstmal zu zeigen. Wenn die Ja sagen, dann genau. Können sie sich ja alle anderen schon mal sparen, eigentlich. Müssen sie ja sonst nur weitergehen, wenn der Erste Nein sagt und dann zum Zweiten, dann wenn der Nein sagt zum Dritten, der Nein, dann brauchen wir die... Müssen wir die 16 überhaupt noch durchgehen? Ansonsten brauchen wir es ja nicht. Oder ist das dann sowas wie stiller Protest oder so? Dürfen die dann schreiben, so, wir sind dagegen und es kommt dann trotzdem? Und im Endeffekt waren sie ja gar nicht mal richtig dagegen. Die haben sich doch enthalten, wenn ich das richtig verstanden habe. Die CDU da in dem Land gesagt, sie entscheiden das nicht oder so. Naja, sie stimmen diesem Vertrag nicht zu. Ja das genau. Ist ja dann so viel wie dagegen. Ja, im Prinzip natürlich schon, ja. Tja, also wie das da im Magdeburger Landtag wohl war, im Magdeburger Landtag gab es keine Mehrheit für die Beitragserhöhung, weil die Fraktionen von CDU und AfD dagegen waren. Damit die CDU nicht mit der AfD gemeinsam mit Nein stimmen muss, zog Ministerpräsident Rainer Haseloff Anfang Dezember den Gesetzentwurf einfach zurück. So rettet die CDU zwar ihre damalige Koalition mit SPD und Grünen, in der Sache wirkte dies aber wie ein Nein aus Sachsen-Anhalt, die Beitragserhöhung war damals politisch gescheitert. Und das kann nicht mehr passieren. Sowas kann gar nicht mehr passieren. Wunderbar. Das ist ja aber verfassungswidrig, das darf nicht passieren. Darf nicht passieren. Yay. Das Verfassungsgericht macht echt von sich reden in letzter Zeit, ne? Genau. Ja, vor allem, dass sie behaupten, die Öffentlich-Rechtlichen wären praktisch das Bollwerk dagegen, dass man als faktengetarnte Meinung untergeschoben bekommt. Da fragt man sich wirklich, gucken diese Richter auch, worüber da entschieden wird? Kennen die denn überhaupt Formate wie Funk? Vielleicht schon. Da sind alle Meinungen drin. Ne? Da ist links drin, weit links und dann alles andere ist keine Meinung, sondern Verbrechen. Und von daher sind alle Meinungen vertreten, würde ich sagen. Das ist ausgewogen. Das ist eine gute Sache. Wir haben Christen, wir haben Feministen, das reicht doch eigentlich, oder? Also ich meine. Die anderen sind ja eine Hassgruppe, die braucht man dann nicht. Ja, genau. Ja, Neuigkeiten aus Venezuela. Hyperinflation. Man streicht mal wieder Nullen. Und zwar in der Summe 6 insgesamt. Finde ich schon ziemlich krass, also gleich durch 1 Million geteilt. Ja, die Preise werden da wohl nur noch in Dollar ausgezeichnet. Und man handelt mit anderen Sachen, hauptsächlich als mit dem Bolivar. Jetzt haben sie ein digitales Geld hier dann entworfen, aber es soll auch nicht mehr wert sein oder so. Auch sicher nicht wertstabiler sein. Das war wahrscheinlich die Hoffnung. Und ich gehe davon aus, dass die Leute da mit Dollar handeln oder so, oder mit Zigaretten oder Kaffee. Weiß ich nicht genau. Das Geld ist auf jeden Fall, kannst du vergessen da. Ne? Das ist, wenn eine Währung kaputt ist. So sieht das aus, würde ich sagen. 6-0. Oh, Kuba. Privatwirtschaft auf Kuba? Apropos 6-0 und so sieht das aus, wenn das Geld weg ist. Dann kann man nur noch Dollar kaufen. Das steht doch noch bevor. Die Kubaner haben jetzt auch schon mit Dollar ganz viel, glaube ich. Eben, die Kubaner haben ja schon die Intershops bekommen. Ja, Sommer, Sonne, Strand und sozialistisches Feeling. Und nun noch ein bisschen ein Hauch von Kapitalismus, weil Kubas sozialistische Regierung hat halt einen Katalog von erlaubten Berufen und alle anderen Berufe sind verboten und Geschäfte. Und nicht jeder darf halt Geschäfte eröffnen in gewissen Branchen. Und da gab es jetzt sehr große Lockerungen und die sind sehr großzügig. Ne? Man darf jetzt als Privatperson Unternehmen mit bis zu 100 Beschäftigten quasi eröffnen und wirtschaftlich tätig sein. Und der Katalog der erlaubten Berufe wurde von 127 auf 2117 erweitert. Wunderbar. Also, nur, ne, dass man sich vorstellen. 127 Berufe gab es im Land und alles andere war verboten. So super. Kann man seine Wirtschaft halt auch kontrollieren, indem man sie ganz klein hält. Absolut. Sozialismus, juhu. Ja, und ob es denen sehr viel bringen wird. Ähnlich wie Venezuela hat Kuba ja auch sehr große Probleme, allerdings nicht so große wie Venezuela. Aber die werden wahrscheinlich auch bald mal wieder eine Währungsreform machen. Wie in Venezuela ist das in Kuba halt, die haben eine sehr flexible Geldpolitik. Und ich rechne auch damit, dass Kuba auch bald, ja genau wie viele andere Länder, auch eine digitale Zentralbankwährung einführen wird, wie Venezuela das jetzt ja auch versucht. Allerdings funktioniert das bei denen technisch noch nicht so ganz gut. Aber das ist der Vorteil in Venezuela, die machen ja sowieso alle paar Jahre was Neues. Also wenn es nicht so gut funktioniert, dann versucht man es halt nochmal. Nicht wahr? Genau wie in Kuba, ne? Man versucht es einfach nochmal, weil den real existierenden Sozialismus, den gab es ja noch nicht. Ne? Bis denn. Ja, das ist einfach nur ein kurzer Einblick in Texas. Es war sehr lange Zeit so, dass in Texas die Demokraten das Parlament inne hatten und durch das sogenannte Redistricting, was in Amerika gang und gäbe ist. Das bedeutet, dass man einteilt, welche Wohngebiete in welche Wahlbezirke gehören. Und durch demografische Analysen kann man die Wahlbezirke quasi so zuschneiden, dass die eine oder andere Partei dort fast immer mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit gewinnen wird. Und das ist in Amerika gang und gäbe und hat in Texas dazu geführt, dass die Republikaner erst ab dem Jahr 2002 überhaupt wieder seit über 100 Jahren im Parlament die Mehrheit hatten. Die hatten zwar die meisten Gouverneure, die gewählt wurden, aber im Parlament von Texas waren die einfach nicht vertreten. Und seitdem hat sich da einfach eingebürgert, dass immer, wenn es irgendwelche Gesetze gibt oder irgendwelche politischen Maßnahmen, dass dann einfach die demokratischen, von der demokratischen Partei gewählten Abgeordneten einfach mal Texas verlassen, um die Legislaturperiode auslaufen zu lassen, damit irgendwelche Gesetze, die sie nicht verabschieden wollen, nicht verabschiedet werden. Einfach weil nicht die nötige Anzahl an Abgeordneten, um darüber abstimmen zu können, vorhanden ist. Und das ist jetzt hier die Story, wo das erste Mal passiert ist. Und seitdem passiert das immer wieder. Hier ging es damals tatsächlich auch um eine Redistricting-Sache, wo die Republikaner direkt gesagt haben, okay, jetzt sind wir drin. Jetzt sorgen wir mal wieder für ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit, damit wir auch mal ein paar Wahldistrikte haben, nachdem ihr das hier die ganze Zeit zu euren Gunsten zurechtgestutzt habt. Und derzeit geht es einfach nur um das allgemeine Budget und da wird es wahrscheinlich dann jetzt bald einen Staats-Shutdown geben, weil auch wieder 50 Democrats, genau wie vor 20 Jahren, wie gesagt, die machen das alle paar Jahre immer wieder, gerade sich in Washington aufhalten, um einfach zu verhindern, dass da irgendwas in Texas vor sich geht, auf parlamentarischer Ebene. Deswegen hat sich in Texas mittlerweile eingebürgert, dass der einfach sagt, okay, normalerweise hätten wir jetzt Urlaub und das Parlament wäre gar nicht in Session, aber ich mache einfach immer 30 Tage Verlängerung und die werden mittlerweile auch strafrechtlich gesucht, weil das halt auch illegal ist, die dürfen sich dem nicht so entziehen. Die kriegen halt auch immer Geldstrafen, ne, und werden natürlich auch verhaftet. Das ist so Teil des politischen Theaters in Texas. Und ich finde das schon ganz faszinierend, in was für absurde Dimensionen das da teilweise geht, wie lange die das treiben. Jetzt gerade halten die Leute sich seit 3 Monaten in Washington auf und seit 3 Monaten wird quasi die Sitzungsperiode immer per Notfalldekret verlängert. Und lustig finde ich das. Ja, ist wenigstens ein bisschen Action. Ja, hier ist leider auch ein bisschen Action. Taliban erobern afghanische Provinzhauptstadt Kunduz. Ja, das ist natürlich für uns Deutsche besonders traurig, weil das ein Teil des Gebietes ist, wo wir ja auch versucht hatten, für Sicherheit zu sorgen und für ein bisschen Entwicklung. Und nachdem der Waffenstillstandsangebot nicht und der Gefangenenaustausch nicht stattgefunden hat, ist die Lage jetzt so, dass die afghanischen Truppen quasi von den Taliban mehr oder weniger überall, wo es zu Konfrontationen gibt, ergeben die sich oder sie werden in Kämpfen geschlagen und es gibt kein Halten. Die Amerikaner sind zwar noch dabei, bestimmte strategische Gebiete der Ölindustrie oder Raffinerien oder ähnliche Industriesachen zu schützen, aber sie sind ja hauptsächlich noch mit irgendwelchen Söldnerfirmen vor Ort und nicht mehr mit eigenen Armeetruppen. Und sie fliegen zwar noch Luftangriffe gegen größere strategische, also gegen größere Ziele der Taliban, aber da gibt es kein Halten mehr. Ne? Und wie ich ja auch schon berichtet habe, die Taliban, die etablieren sich international ja auch, dass sie sich jetzt, dass sie offiziell diplomatisch mit China kooperieren und mit dem Iran. Mhm. Und ja, wunderbar. Ja. Mal gucken, wie das aussieht, den Taliban. Ich frage mich ja immer, was da passiert, wenn die zur Green Zone kommen, weil das ist ja, was dann passiert. Entweder gibt es da ein episches Gefecht oder die werden sich einfach kampflos ergeben. Was ist denn Green Zone, sagt mir gar nichts. Ja, das ist halt dieses ganze eingefriedete Gelände, was die Amerikaner da in Bagdad gemacht haben. Die Safe Zone. Nicht Bagdad, meine ich. Kabul. In Kabul, genau. Mhm. Aber das ist, ja. Ja, Afghanistan angreifen. Scheiß Idee, seit wie vielen Jahren? 200? Ja, das sowieso. Mhm. Und also ich hatte mich ja letzte Woche, glaube ich, schon geärgert über dass das ZDF irgendwie dann so einen Bericht darüber macht, wie schlimm das ist, dass die Städte da an die Taliban zurückfallen und so weiter, aber ohne ein kritisches Wort darüber, also, dass man. Man muss sagen, historisch gesehen sind die Taliban fast nie so stark gewesen wie jetzt. Mhm. Toll. Ja. Are you shipping me? Bis zu 32.000 US-Dollar müssen pro Frachtcontainer bezahlt werden, beziehungsweise bis zu 26.000 geht es hoch, 32.000, das sind die Top-Preise gewesen, die teilweise gefordert wurden, aber nicht unbedingt bezahlt wurden. Hat sich auch noch weiterentwickelt, das ist jetzt schon wieder eine Woche her. Vielleicht ist es jetzt 32 sogar schon wieder ein einigermaßen Durchschnittspreis, der bezahlt wird. Das absolute Frachtchaos weltweit geht weiter. Das spricht an sich für sich. Und dann können wir direkt zum nächsten Artikel gehen. Ich will gar nicht zu viel drüber reden. Ich will es nur immer mal wieder erwähnen, wenn es neue Entwicklungen gibt. Und da gibt es halt jetzt einige Einschätzungen von Experten, die halt auch sagen, gut, wenn man sich das alles anguckt, es sieht einfach so aus, dass wir durch die ganzen Kettenreaktionen haben wir einen Verspätungsstand bis Februar nächsten Jahres. Ja, also wir haben ein halbes Jahr Verspätung rein theoretisch in den ganzen Sachen und alles, was jetzt neu geordert wird, müsste sich theoretisch hinten anstellen oder wird zwischengeschoben und sorgt für weiteres Chaos und was wieder zu weiteren Verspätungen führt. Was für Lieferzeiten kriegt man dann angezeigt? Deswegen, das ist auch ein sehr großer Teil, weswegen so viele Rohstoffe im Preis nach oben schnellen und so viel nicht verfügbar ist. Es ist, und es wird halt auch noch eine Zeit lang andauern. Ja, vor allem bei Sachen, die günstig sind, ja, auch wenn man viel von günstigen Sachen in einen Container packt, wenn die auf einmal 26.000 kosten. Und wenn man dann nochmal die Priorisierung draufschlägt. Ja, wir reden ja hier von Standard-Chartern. Ja, wenn man noch Express will oder sowas. Ja, oder wenn es irgendwie priorisiert behandelt werden soll, ist es natürlich noch teurer. Ja, dann lohnt sich das einfach nicht mehr. Vor allem soll der Zoll am Flughafen Leipzig endlich mal ein japanisches Bier freigeben. Das braucht jetzt schon über ein halbes Jahr. Was geht denn euch vor? Oh mein Gott. Die haben das verloren, können sie nicht mehr schicken wahrscheinlich. Getrunken haben die das. Ja, oder so. Ja, hier hat es eine sehr faszinierende Entwicklung gegeben. Bei Google wurde im Zusammenhang mit dem Quantencomputer-Experiment ein sogenannter Zeitkristall quasi für kurze Zeit erschaffen. Das ist bis jetzt nur ein theoretisches Konstrukt gewesen. Es ist auch nicht so ganz klar, ob das alles so stimmt mit den Messergebnissen. Das muss halt auch noch peer-reviewed werden. Aber wenn das alles, und es können natürlich Maschinen, Messfehler sein und kann sehr viel schief gelaufen sein, weil das extrem experimentelles Territorium ist. Aber wie es halt bei Quantencomputern so ist, haben die quasi per Zufall die richtige Konfiguration gefunden und dann es einmal geschafft, einen Zeitkristall zu machen. Replizierbar haben sie es wohl noch nicht. Aber es ist wohl auch genug gewesen, um bestimmte mathematische Annahmen zu versuchen zu verifizieren. Es geht natürlich total über meinen Horizont hinaus, aber der Punkt der Sache ist der, dass diese Zeitkristalle quasi eine inhärente Bewegung haben, aber keine Energie benötigen für diese Bewegung. Normalerweise hast du ja Materie, die steht nicht unbedingt still, die wird ja durch die Temperatur in ihren Phasen quasi verändert. Ne? Zum Beispiel Eis oder Wasser oder gasförmig. Ja, aber du brauchst halt immer eine gewisse externe Energieeinwirkung dafür. So, und diese Zeitkristalle brauchen das nicht. Und das hat halt natürlich sehr viele faszinierende Anwendungsmöglichkeiten, wenn man das irgendwie stabilisieren könnte. So ein Konstrukt. Und es ist halt besonders faszinierend auch, weil es außerhalb von einem gezielten Forschungsexperiment quasi gar keine natürliche Art und Weise gibt, wie so ein Element überhaupt entstehen kann. Also, und das ist ein sehr interessanter Artikel mit sehr vielen Schaubildern und sehr vielen Links zu sehr vielen wissenschaftlichen Quellen. Wer sich da noch näher drin zulesen. Wie ist das denn mit diesen Quarzkristallen? Haben die nicht auch eine Eigenbewegung oder so? Die haben diese atomische Oszillation oder irgendwie sowas. Hm. Der Verfall ist irgendwie gleich und deswegen kann was gemessen werden. Meinst du das vielleicht? Ja, ich weiß nicht genau, wie das gemessen wird. Ich bin mir auch nicht wirklich sicher, was das angeht. Ich habe das so verstanden, dass sie eine Taktung haben oder so. Das ist so ungefähr. Beziehungsweise, ja, kann man ja eben eine. Ja, wenn das keiner weiß, dann brauchen wir da jetzt auch nicht drüber reden. Also, ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass ich diesen schönen, anschaulichen Artikel dazu gefunden habe, weil ich es sehr schlecht erklären kann. Und die meisten Artikel auch in irgendwelchen sehr wissenschaftlichen Nachrichten waren wirklich nach dem Motto: Oh mein Gott, wir haben es tatsächlich geschafft, wuhu. Ja, und dann hat mir gedacht, so, hä? Halt so bei Science News oder Phys.org, alle einfach nur so, hey, das ist der absolut wahnsinnige Durchbruch, wenn das stimmt und so. Und voll wenig an Informationen überhaupt nur gebracht, außer einfach das Paper verlinkt. Und ja, in dem Fall den lieber der anschauliche Artikel. Wenn ich keine Energie brauche, dann muss man hier mal wieder ein Paper reinstecken, oder? Ja. Die Energie muss man dann vorher reinstecken, wenn die nicht so nicht braucht, wenn ich nicht sichtbar ist in dem Time-Kristall oder so. Ganz ohne Energie, das glaube ich noch nicht. Aber ich gucke mir das mal an. Ja, das ist ja genau der Punkt. Es ist ein widerspricht der zweiten thermodynamischen Regel. Mhm. So. Mhm. Und deswegen ist es an sich rein unmöglich, dass es auf natürliche Art und Weise entsteht, weil es halt Bewegungsenergie inne hat. Aber diese Energie muss nicht von außen zugefügt werden, sondern sie ist quasi von alleine da. So, das ist jetzt das auch das Besondere daran. Ja, bitte. Warum es genau Zeitkristall genannt ist, das ist halt wirklich über meinen Horizont gegangen. Das habe ich nicht wirklich nachvollziehen können. Deswegen lest es euch durch. Es ist sehr interessant, aber ich kann es nicht so super erkennen. Aber ich will euch zurück. Die Frage wäre ja auch noch, ob wir, wenn das jetzt Wissenschaftlerinnen erfinden, sind das dann eher Teilzeitkristalle? Genau, Teilzeitkristalle. Ja, hier haben wir ein nicht so lustiges Thema, aber es ist auch kein neues Thema, so wie viele andere Sachen, die halt über Jahre lang immer wieder aufpoppen. Jetzt geht es mal wieder um den Golfstrom. Ja, Observation-Based Early Warning Signals for Collapse of the Atlantic Meridional Overturning Circulation, also quasi der Golfstrom. Und ja, wir wissen ja, wenn der Golfstrom schwächer wird oder irgendwann aufhören sollte, dann haben wir hier nicht mehr so wirklich schönes Wetter. Ja, da könnten bis zu 15 Grad die Temperaturen hier fallen. Was natürlich eine Art des Klimawandels ist, die sich keiner wirklich erhoffen würde. Da müssen wir ganz schnell Kohlekraftwerke bauen, Autos kaufen, CO2 rausstoßen, ja. Kreuzfahren, alles was geht. Das ist jetzt Pflicht. Also ich würde intuitiv sagen, mehr Entsalzungsanlagen, weil das Problem ist, Salz ins Meer packen, ja, auf jeden Fall nicht mehr Entsalzungsanlagen, weil das Problem ist, das Meer ist zu wenig salzig, weil zu viel Süßwasser von Gletschern und von Flüssen eingeleitet wird in das Meerwasser und das schadet einfach dieser Zirkulation. Ich fahre morgen los an die Nordsee. Ich nehme alles mit, was ich hier habe. Jodsalz, Kräutersalz, Zitronenpfeffer, schau das alles rein. Ja, und es ist halt das so, zunächst war, hieß es halt immer, es könnte sein und dann rein theoretisch ist es möglich und dann wir wissen es nicht, es ist sehr unwahrscheinlich und das Problem ist halt, jedes Mal, wenn eine neue Studie zu diesem Thema rauskommt, ist es halt, zeigt es mehr darauf hin, dass es tatsächlich stattfindet, dass es über die nächsten Jahrzehnte immer schwächer wird und schon eine leichte Abschwächung hat extreme Auswirkungen auf die Temperaturen, die wir hier in Europa haben. Ihr seid das Salz der Meere. Ja, also kein Doom and Gloom Stimmung verbreitet, aber ich bin schon so ein bisschen angeschlagen jetzt. Ist jetzt kein. Nehmen wir das einfach mal wieder. Vielleicht nehme ich ja wieder die Reihe mit den Weltuntergangsszenarien auf. Nehmen wir das mal. Europa-Untergangsszenario. Dass da jetzt eine Kälteblase kommt, das habe ich auch woanders schon gelesen. 10, 15, 20 Jahre. Ja, wie gesagt, und jedes Jahr kommt eine neue Studie dazu raus oder alle zwei Jahre, die ernstzunehmend ist. Mhm. Ja, und es kommt halt raus so, ja, es deutet alles immer mehr darauf hin, dass es tatsächlich passieren wird. Kalte Erde wieder aufwärmen ist echt schwierig, ne? Umgekehrt geht das besser. Es ist passiert. Knabber. Genau. Die Erde ist kalt. Dieses Meme, was es gibt, beziehungsweise diesen Comic, wo da so einer irgendwie sich über seine Medaille freut und die das Mädchen küsst, was ihm die umgehängt hat und so und mit Champagner rumspritzt und dann sieht man im letzten Panel halt, dass er eigentlich nur der Drittplatzierte ist. Wo man halt erstmal annehmen würde, dass er halt der Sieger ist. Und da gab es jetzt wohl eine Szene bei der Olympiade in Tokio, die quasi genauso vonstatten gegangen ist. Also, aufbeißen finde ich gut, dass er da drauf beißt. Ja, er hat auch drauf gebissen auf. Ja, aber der kannte doch das nachgespielt, oder? Das ja genau, er hat das nachgespielt. Ja, ja, das kann natürlich gut sein. Ja. Genau, weil er Dritter ist. Ja, würde Sinn ergeben natürlich, ja. Aber ich fand es trotzdem ganz putzig auf jeden Fall. Ich finde es okay, als Dritter sich zu freuen. Ne? Die ersten beiden das sowieso, aber die Kunst imitiert das Leben imitiert die Kunst. Er hat auch so eine ähnliche Frisur tatsächlich, wie sich jetzt erst. Die totale Assimilation. Dummerweise hat uns das Leben diese Woche nicht so viel diktiert, habe ich gehört. Wir sind verdächtig früh fertig für einen Sonntagabend. Ja, diese Woche war irgendwie ein bisschen slow, war die letzte Olympia-Woche. Mhm. Ja, vielleicht haben alle Olympia so geguckt und deswegen ist nichts passiert. Nee, ich sicherlich nicht. Eindruck, aber wie ist das mit der parlamentarischen Zeit? Ist ja auch vorbei, oder nicht? Da ist gerade Pause. Ja, das ist ja das Medaillenspiegel-Universum. Diese Bundestagswahl, ich meine, die plätschert ja auch so vor sich hin. Die Grünen machen die ganze Zeit Scheiße. So, jetzt ist ja auch die Saarlandliste endgültig. Also keine Lust oder so, ne? Die Saarlandliste ja jetzt endgültig gescheitert. Auch der Bundeswahlausschuss hat ja gesagt, dass es nicht zugelassen ist. Also die haben da wohl auch, ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber ich habe gehört, das soll wohl auch alles da verargumentiert worden sein mit Für und Wider und so und eigentlich ganz interessant gewesen sein, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, mich damit zu beschäftigen. Na, das Problem war ja im Endeffekt, dass sie da ja, also das ursprüngliche Problem war, dass es ein Mann auf Platz 1 gewesen ist und die Grünen dann gesagt haben, nee, das geht aber nicht. Und also die Bundesgrünen zu den Landesgrünen im Saarland gesagt haben, nee. Und dann sollen sie ja irgendwie welche ausgeschlossen haben von den Delegierten, also denen, die das da abstimmen dürfen, wie die Listen bestückt sind aus Saar-Louis. Und das dazu wiederum hat Landeswahlausschuss gesagt, ja, dann lassen wir die Liste nicht zu, ihr könnt ja nicht einfach neu wählen und die Leute da irgendwie ausschließen, das Demokratieprinzip ist nicht berücksichtigt. Und, aber als Partei stehen die noch drauf dann wahrscheinlich, ne? Das heißt, als Partei können die auch wählen. Als Einzelpersonen stehen die Direktkandidaten noch drauf, aber als Partei steht da nichts mehr drauf. Also die Landesliste, die Zweitstimme, die fehlt dann von den Grünen. So. Und das kann. Wenn jetzt überhaupt keiner im Saarland grün wählt, dann hätten wir ja möglicherweise auch bundesweit ein bisschen wenig oder so. Weniger vielleicht, ja. Ich meine, das Saarland ist jetzt nicht gerade groß. Saarland ist nicht groß, aber okay. Hm. Aber ja, das hatte da auch jemand von Phoenix, den sie da. Das könnte das vielleicht schon ausmachen. Also 5% der grünen Stimmen oder könnte das vielleicht schon ausmachen. Ne? Als Experten nicht, hatten und der hat halt auch gemeint, ja, wenn das irgendwie knapp wird oder so, dann wäre das vielleicht das Zünglein an der Waage. Und, genau. Ich meine, was sind das? 55.000 grünen Wähler? Also ich, ne? Prozentsatz der wählenden Leute. Ja, die letzten Wahlen waren aber ganz schön knapp, wenn ich mich nicht erinnere. Da wurde dann teilweise häufiger also sowas genannt, wie da waren nur 10.000 mehr oder so. Also. Ja, ich meine, jetzt wird jede Stimme zählen. Naja, immerhin, das sind fast 1 Million Einwohner. Jojo. Also 1 Million von 600.000 oder so Wahlberechtigten aus. Mhm. Dann nimmt man davon mal 10%. 400.000, die vielleicht tatsächlich wählen. Ja, gut, aber die Grünen sind da unter 5% gewesen im letzten Mal. Hm. Ist das so? Weil die sind im Saarland sowieso so eine Top-Truppe, ja. Die hatten aber einen, hatten sie doch von ihrer Liste da auch drin. 24, also Landesparlament jetzt, 24%, 24 Sitze CDU, 17 SPD, Linke 7, AfD 3. Ach so, aber jetzt vom Bundestag hatten sie einen drin. Das kann sein, ja. Okay, die hatten jetzt halt gesagt, also, dass sie eigentlich prophezeit haben, dass die Stimmenzuwachs kriegen, weil sie eigentlich überall prophezeien, dass die Grünen Stimmenzuwachs kriegen im Vergleich zum letzten Mal. Und das war ja sowieso so ein Auf und Nieder und ich glaube, so wird das auch wieder jetzt laufen eigentlich. Also die Grünen waren ja stark nach der Fukushima-Geschichte bei der Bundestagswahl und bei der Bundestagswahl dann eine später, also jetzt quasi bei der letzten, da haben sie ja ihre ganzen Zugewinne durch Fukushima ja wieder verloren, weil das Thema weg war. Und jetzt ist ja die Klimajugend marschiert. Team Vogue sei Dank. Team Vogue sei Dank. Und deswegen prophezeien sie jetzt wieder, dass es da wieder einen Zuwachs gibt. Ja. Und jetzt mit dem ganzen, also ich habe das ja letzte Woche schon gesagt, dieses ganze Drama um irgendwelche Landeslisten, das erinnert mich schon wieder so an Piratenparteizustände. Und ich generell, also auch das ganze Gedöns von der Baerbock und so, also und die ganzen Kandidaten, wir haben das ja schon länger angeguckt, das läuft ja alles hinaus auf, ja, wir müssen einfach entscheiden, dass die Welt gut wird und dann wird die auch gut und die ganzen bösen Leute wollen einfach nur nicht entscheiden, dass die Welt gut wird und das ist die Welt according to Grüne. So, ne? Und ich kann es mir echt nicht erklären, dass man solchen Leuten irgendwie traut und irgendwie meint, dass die irgendwie in der Lage sind, eine vernünftige Gesellschaft hier zu bauen, wo die Leute irgendwie frei leben können oder so. Die Leute würden ja am liebsten Scholz wählen, ne? Glaube ich. Scholz, aber. Ja, der hat ja irgendwie auch den meisten Zuspruch, aber. Nur wenn er grün wäre oder wie Merkel aussieht. Natürlich nur, wenn die Leute halt, wenn die Leute halt vernachlässigen, dass er halt von der SPD ist, weil die SPD selber bewegt sich irgendwie gar nicht so groß. Und insofern. Wenn der Scholz der beweglichste ist oder innovativste oder so, dann was. Aber das wäre natürlich auch lustig, wenn sie dann nachher irgendwie so eine Klapperregierung hinkriegen, irgendwie so eine Ampel oder so und dann irgendwie sich auf den Scholz als Kompromiss einigen oder so. Das wäre ja auch lustig. Nach dem Motto, ja, wir machen jetzt eine Ampel und die SPD sagt so, aber nur unter der Bedingung, dass Scholz Bundeskanzler wird. Ja. Aber wenn man schon den Hebel dran hat, dann kann man auch was Lustiges machen. Dann machen wir Esken zur Bundeskanzlerin. Scholz zieht zurück und Esken wird Bundeskanzlerin. Oder Stegner. Ja. Oder vielleicht kommt die Nahles aus dem Exil zurück. Vielleicht kommen die auf die Idee, kommen der Steini, der hat einfach zwei Hüte auf dann. Das wäre eine gute Idee. Ja. Ich meine, Bundeskanzler und Bundespräsident in einer Person. Das gibt bestimmt irgendwas, was das ausschließt, aber vielleicht gibt es das ja auch tatsächlich nicht. Das ist tatsächlich, muss ich mal tatsächlich mal nachgucken irgendwann. Bin ich ziemlich sicher, dass das nicht geht. Ich auch. Was aber geht es so, dass man zwei Mandate hat, den Bundestag und den Landtag oder so, ne? Ja, man muss ja auch als Bundespräsident sein Mandat abgeben, glaube ich. Ja, das ist ja eh noch eine spezielle Stelle. Das ist ja ein spezieller Job. Als Bundespräsident solltest du Mandat Mitglied sein, das stimmt schon. Sollen, ja. Ist ja nur eine Sollbestimmung, ne? Ist ja nicht so hart, Gott sei Dank. Alles. Tja, ja, die Sonntagsfrage ist auf jeden Fall seltsam, ne? Grün und SPD Kopf an Kopf, ne? Aber vielleicht erleben wir ja noch, vielleicht kriegt die FDP ja noch einen Schub. Wer weiß. Die ist auch mit 12% jetzt immer relativ stabil dabei. Aber irgendwie wird es wahrscheinlich auf eine Minderheitenregierung hinauslaufen und dann hat die AfD wahrscheinlich, so ein bisschen... Wahrscheinlich wird es auf eine schwarz-grüne Regierung hinauslaufen, ja, sobald das irgendwie rechnerisch möglich ist. Also. Ja, genau. Und wenn nicht, dann kommt die SPD. Aber die Frage ist halt, ob die sich einigen, ob die sich wirklich einigen können. Auf das werden sie. Also, das werden sie auf jeden Fall. Also, wenn es um Machterhalt geht für die CDU, die sind da sowieso so eingestellt, dass sie in ihre... diesen Witz von der Wahlprogramm, was die immer haben, nennt sich ja bei denen auch Regierungsprogramm. Das kannst du ja auch beschreiben mit: Wir wollen, dass Dinge gut werden und nicht schlecht. Und Deutschland, Deutschland, Deutschland, Deutschland, Deutschland steht dann da 50.000 Mal drin. Und hinterher kannst du dann am Verhandlungstisch dich sämtlichen Sachen gegenüber öffnen, weil du ja vorher schon nichts Konkretes gesagt hast, was du irgendwie machen willst. Das ist ja schon lange deren Konzept und das mit dieses Jahr ist es nicht anders. Also. Ja, aber an denen wird kein Weg vorbeiführen, denke ich mal. Die CDU wird wahrscheinlich irgendwie die meisten Stimmen kriegen und dann eben auch ja, so eine Regierungsbildung, mit der Regierungsbildung beauftragt werden oder so. Ne? So läuft das ja, glaube ich. Und ja, wie gesagt, dann nehmen sie sich mal die Grünen dabei und wenn das nicht reicht, dann müssen sie vielleicht die SPD, nehmen sie am ehesten, sage ich mal, die SPD dabei. Ja, und ob das dann reicht, muss man gucken. Wenn das 50% nicht überschreitet, ist es eine Minderheitenregierung. Und dann spielen andere Parteien die Zunge an der Waage, ne? Das ist ja, ich glaube mal, die werden sich wahrscheinlich am ehesten eher die FDP nehmen, weil die SPD ja sowieso nicht mehr will. Die wollen ja schon lange mal wieder Opposition machen eigentlich. Auch gut möglich, ja. Ja, Chris, du kannst ja mal Wahlrecht.de Umfragen einblenden. Die haben ja immer die Sonntagsfragen der letzten. Aber was sie bestimmt nicht möchten, ist, dass die AfD das Zünglein an der Waage ist. Ne? Wenn wir schon über Koalitionen reden, kann man auch direkt gucken, was ist denn zahlenmäßig möglich. Ne? Mhm. Also, weil du meinst, Schwarz-Grün wollen die unbedingt. Ich weiß nicht, warum die das unbedingt wollen. Ich glaube, die wollen wieder mit der SPD. Ich glaube, die wollen das schon lange. Nee, das glaube ich nicht. Oh, die SPD ist schon ein perfekter Juniorpartner, aber der schwindet so, der wird immer kleiner und schwächer. Naja, Juniorpartner insofern, dass sie ja, das war ja auch schon immer das Ding, das haben sie denen ja ewig lange immer vorgehalten, dass sie ja quasi in diesen großen Koalitionen praktisch nur SPD-Sachen machen und trotzdem alle Leute sauer auf die sind und, die SPD da aufgegeben wird. Das hat der Lindner ja quasi nach der Schwarz-Gelben, nach der letzten Regierung ja auch so durch die Blume irgendwie gesagt, dass er da nur aufgerieben wird in dieser Merkel-Geschichte und keinen Bock mehr hat auf den Kram. Also zumindest nicht mit Merkel halt eben. Ja, du hast ja recht, die CDU wird da vieles irgendwie so unbeantwortet lassen und überlegen wir uns mal oder so. Und nach allem, was ich von der letzten Geschichte mit Jamaika, das ist ja auch nur an der FDP im Endeffekt gescheitert. Also die haben ja alle irgendwie gemeint, dass die unbedingt wollten miteinander. Und also klar, die Basis von den Grünen findet die CDU furchtbar. Aber dieses ganze Establishment, was da dann antritt, das hat mit der CDU doch kein Problem. Also die können sich ja arrangieren. Das geht schon. Und ich glaube auch nicht, dass da viel Kompromisse gemacht werden. Die werden einfach sagen, hier, das ist das, was wir brauchen und unsere Basis glücklich ist. Und die CDU wird sagen, ihr hattet uns bei Machterhalt. Also... Ja, also viele Überraschungen erwarte ich ja auch nicht. Ja, auf jeden Fall haben wir nicht mehr die Situation, dass die Grünen mehr Stimmen holen wird als die CDU. So stark werden sie nicht mehr reinkommen wahrscheinlich. Hier haben wir dann nochmal die Sonntagsfrage. Bundestagswahl, die Übersicht, die aktuellen Zahlen. Wie kommen die denn zu solchen eklatanten Unterschieden, dass die CSU, CDU, CSU bei 30, bei 26, bei 24% sind? Ja, ist halt immer der Umfragezeitpunkt auch. 28.07. zu wieder eine Woche später hat sich schon wieder ein bisschen was verändert. Ja, aber kann mich noch erinnern, die Grünen waren ja auch viel... Genau, und alleine, dass du überlegt, was die Baerbock dann veranstaltet hat. Ne? Von 1920. Deswegen, wie können, welche Koalitionen werden dann überhaupt realistisch möglich, ja? Weil die CDU, CSU und die SPD zusammen. Ja, du darfst halt hier die Sitze und Überhangmandate und den ganzen Kram halt nicht aus den Augen verlieren. Du kannst jetzt halt hier nur Prozent rechnen. Aber du kannst einfach, man kann es ja ungefähr überschlagen. 45, also 42% oder was müssen die erreichen für eine Mehrheit? Hängt halt immer davon ab, wie viel sonstige da sind. Grüne und CDU, nach der ersten Umfrage, sind die ja praktisch schon fertig. 49,5, 46, 46, 49, 48. Läuft. Ja. Außenministerin Baerbock. Kann mich bitte jemand hinter dem Schuppen erschießen? Ja, jetzt sind sie halt wieder so bei 44%. Ja, und der Punkt ist der, wenn es mit der SPD auch reicht, über die 44 oder 42%, warum dann nicht die SPD nehmen? Dann muss man nicht so einen großen Politikwechsel machen und man muss ihnen weniger Zugeständnisse machen. Ja, die werden nicht mehr wollen, ne? Stimmt schon. Ja, die werden nicht mehr wollen. Die wollten beim letzten Mal schon nicht. Ich erinnere euch an diesen, wie lange war das? Ja, auch nicht eigentlich. Sieben Monate oder so, wie das gedauert hat? Ja, genau. Bis in Februar Geschichte. Oder sowas. Bis dann irgendwie die Regierung gestanden hat, die wollten da ja schon nicht mit Umfrage und allem Kram. Also, die sind müde, die wollen nicht mehr. Also, die würden vielleicht gerne wollen, wenn sie einen Kanzler stellen oder so. Aber ansonsten werden die sich da nicht mehr zu breitschlagen lassen. Die wollen Opposition machen. Also zumindest nicht mit der CDU alleine. Das ist jetzt irgendwie Ampel oder sowas, aber mit der CDU alleine werden die nicht mehr machen. Glaube ich auch nicht. Tja, und Rot-Rot-Grün rückt natürlich allerdings auch wieder in eine Richtung, die nicht, zumindest nicht mathematisch ausgeschlossen sein muss. Ne? Ich glaube, für die Linke wird das eng dieses Jahr. Verteilt sich das eh nochmal ein bisschen anders, ne? Ja, ob die SPD dazu zu müde wäre, ich weiß es nicht. Oder? Wozu? Für eine rot-rot-grüne Koalition. Ja, da hat sie ja auch schon mal abgesagt. Das fällt doch innerhalb von Wochen. Das auch, wahrscheinlich. Naja, aber jetzt haben sie ja mittlerweile, ach, ich glaube, die SPD hat sich so viel bewegt in den letzten Jahren mit Kühnert und den ganzen Leuten, das werden die schon hinkriegen. Ich glaube, die Leute sind schon lange rausgefallen, die da ein Riesenproblem hätten. Also, ich glaube, da bleibt nicht mehr viel. Also, ist ja auch schon dieser Dingens da, der hat ja auch schon seine Amtszeit nicht mehr zu Ende gemacht, dieser eine Dulli da. Mir fällt der Name von dem nicht mehr ein. Aber das ist wieder der Dulli. Dieser Kars oder wie der hieß, der irgendwie gemacht hat. Ja, der auch immer so ganz ätzende Reden irgendwie gehalten hat. Und der ist ja dann drüber gestolpert, über diese ganze Geschichte mit diesem Landesverband Hamburg war das, oder? Nee, das war dieses Geschacher über den Werbeauftragten. Ah, okay. Da hat er irgendwie keinen Bock mehr gehabt dann. Ja, aber es gab ja vorher schon diese Artikel irgendwie, dass der da in Hamburg sich praktisch einen eigenen Zirkel gebaut hat, der ihn dann irgendwie unterstützt hat und dass er da auch angeblich seine Macht und seinen Einfluss missbraucht hat. Ich weiß nicht, ob das nicht in Hamburg umgebe, oder? Da muss schon das üblich zu sein. Naja. Das ist nicht der Chaos. Ja, ja, ja. Aber wie hier auch gerade gesagt wurde, Umfragen, Schmummfragen. Wir haben es ja auch schon gesehen vor Wahlen, dass es sich manchmal noch ein bisschen anders verhalten hat. Und wir sind halt, ja, wenn es halt im Bereich von 5% in die eine oder andere Richtung geht, kann sich halt immer noch sehr viel verändern, sogar innerhalb von Tagen. Ich muss ja immer an die Umfrage denken, die ich letztens nochmal vorgestellt hatte, wo einfach nur gefragt wurde, ob die Leute Politikwechsel wollen. Und das haben ja doch sehr viele bejaht. Und ja, eigentlich ganz andere Ergebnisse hier. Zu was? Ja, genau. Die Frage ist genau von was zu was. Also die Angabe war, oder das war so geschrieben, dass man das so verstanden hat, dass mehr Klimapower und mehr Klimaangst und so weiter gefordert ist und mehr Engagement und so weiter. Zum Beispiel in dem Bereich, ne? Aber das weiß ich auch nicht genau, ob den Leuten das nicht vielleicht eher auf den Senkel geht und man vielleicht mehr, in die Möglichkeit weniger wollen, weiß ich nicht genau, ne? Ist aber vielleicht auch seit den Verfassungsgerichtsentscheidungen nicht mehr so relevant, was die Leute wollen. Ich meine, die CDU die CDU entzieht sich doch gar nicht diesen ganzen grünen Wirtschaftsprogrammen und Umweltsachen und sowas. Ja, nicht wirklich. Ja. Die meine, fördert das halt, doch auch proaktiv. Du hast halt einzelne Leute, wie ja dieser Hamburger Vorsitzende, der ja auch gegen den Gender-Kram da geredet hat. Ich glaube, wir hatten ihn irgendwann mal abfällig irgendwie bezeichnet. Was? Ja, weil er so ein bisschen aussieht wie ein... Also, das war Maß und ich distanziere mich. Und naja, jedenfalls... Was habe ich gemacht? Wie habe ich ihn genannt? Ich glaube, Frettchen. Oh, das Frettchen meinst du? Das geht ja noch. Ach, der? Ja. Ich distanziere mich, wie gesagt. ja, auf jeden Fall, klar, und Maßen natürlich, ne, also... Würde da sicherlich auch nicht gut reinpassen in die Geschichte. Aber ja, es wird auch lustig, wenn Maaßen dann tatsächlich in den Bundestag reinkommt und sie dann eine rot-grüne, schwarz-grüne Bundesregierung gründen wollen und die Grünen dann von ihrer Basis gezwungen werden, irgendwie zu sagen, so ja, das geht aber nur, wenn ihr den Maaßen von vornherein aus der Fraktion ausschließt. Was natürlich nicht geht mit dem Direktmandat, ne? Doch, das geht ohne weiteres. Also aus der Fraktion geht das natürlich, ja. Also klar, der ist dann halt im Bundestag, ne? Aber ich glaube, in die Fraktion muss man die Leute nicht aufnehmen. Die Fraktion ist ja eine eigene Gruppierung. Also er wird ja wohl erstmal am Tisch sitzen, auf jeden Fall. Aber wenn die dann alle sagen, so, nee, mehrheitlich, wir wollen ihn nicht dabei haben, dann müssen sie den, glaube ich, da nicht mit aufnehmen. Also. Okay, ich habe gedacht, dass für die Fraktion, dass dann alle Leute von einer Partei zugehören. Das ist ja im Regelfall auch so, es sei denn, die haben halt keine Lust. Das war ja, als hier die, als die AfD-Fraktion sich gegründet hat, da hatte ja die Frauke Petri und noch ein paar Leute haben ja auch von vornherein gesagt, dass sie dem nicht angehören wollen. Dass sie da durch sind mit der Geschichte. Das war ja auch so ein Ding, wo sich die Leute am Kopf gekratzt haben. Ja, also, die wollten keinen Zwang, wie es so schön heißt. Naja. Ja das Einzige, was ich über die grüne Basis hören will, ist, die grüne Basis ist in 3 Minuten in Feuerreichweite. Ja, fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Geht in den Wald und lasst euch dabei nicht gendern, auch nicht von den Eichhörnchen. Ach, genau, Eichhörnchen darf mich auch gendern. Werdet nicht Teil einer Gender-Erzählung oder eines Gender-Mythos. Aber so heißt es und nicht Gender-Theorie, lernt das ja. Versetzt keine Steine, auch nicht, wenn sie rassistisch sind. Außer den Grenzsteinen zu eurem Nachbar, wenn ihr noch ein bisschen Platz im Garten braucht. Hört auf, Fake News verbreiten, sonst steigt der GEZ-Gebühr immer weiter. Werden die Leute einstellen, die Fake News in die Welt blasen, damit sie das Bedrohungsszenario weiter aufrechterhalten. Der öffentliche Rundfunk ist einfach so gut, dass man nicht mehr Nein dazu sagen kann, verfassungsrechtlich bewiesen. Ich mache euch ein Angebot, das ihr nicht ablehnen. Genau. Ja, und wenn ihr morgen einen Pferdekopf im Bett findet, guckt mal, ob ihr die Gebühren schon überwiesen. Und in den Pferdekopf dahin. Über den Kulturmarxismus. Wieder damit. Haben wir auch wieder längere Sendezeit. Ja, wenn ein bisschen mehr Nachrichten sind, wie gesagt, momentan schon. Ach, das schaffen wir schon. Wir strengen uns an. Saure Gurkenzeit ist auch immer. Saure Gurkenzeit? Im August ist Sommer, saure Gurkenzeit. Da gibt es nur saure Gurken als Nachrichten. Als Nachtisch? Nachrichten. Ich höre. Ja, passieren halt schon. Saure Gurke 1 sagt zu Saure Gurke 2. Die meisten Sachen kriegen ja sowieso alle mit. Also Grüne im Saarland und so brauchen wir ja nicht ewig drüber reden. Haben die Leute ja gehört. Ne? Haben wir ja kurz zusammengefasst und so, ja. Naja. Alles und klar, Leute. Mit viel mehr Häme müssen wir das ja auch nicht jetzt begleiten. Die haben sich ja selber desavouiert, was ich schön finde. Also, mehr davon. Man will nicht immer dasselbe machen, was die anderen machen, aber die Zuschauer erwarten häufig schon auch eine eigene Einschätzung zu verschiedenen Themen. Also ganz alles weglassen kann man ja auch nicht, oder nur eigenes sozusagen. Wäre dann auch enttäuschend eventuell. Tja. Ja, wir machen halt, was uns interessiert, oder? Ja. Etwa selber denken? Nein. Was für ein innovatives Konzept. Das ist mir zu anstrengend. Das kostet auch. Was sagt Mr. Peterson dazu? Gibt es da nicht was von Ratiofarm? Schach sollte olympisch sein. Schach sollte olympisch, das finde ich. Genießt den Tag der Katzen. Genau, Katzen. Wenn ihr Katzen in der Nähe habt, flauscht sie. Genau. Wer das Saarland nicht hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.